Der Bodhisattva kommt halt. Wenn man das so liest. Na gut. Dann ist es soweit. Letzte Woche habe ich noch sagen müssen, frohe Ostern. Aber heute. Dass wir eine schöne Weihnachtsgebete machen. Demnächst wieder. Alle Weihnachtsmänner vereinigen, versammeln sich schon wieder. Erst kommt noch Pfingsten. Erst kommt der Heilige Geist wieder in alle eingefahren. Alle, die jünger werden wollen, melden. Der, der sich auch nicht meldet hat, naja. Jung. So jung. So, jetzt sitzen alle Gefangenen wieder. So, das Thema heute, Mann. Sattheit ist da, wo keiner ist. Ich würde sagen, Sattheit ist auch da, wo einer ist. Ja, haben wir es gleich gemacht, haben wir gleich fertig. Der Sattheit ist es wurscht, ob deine Wurst ist oder nicht ist. Könnte man auch draus machen. Und der Hunger? Bitte? Der Hunger ist auch dort. Nein, die Sattheit ist auch da, wo ein Hunger leider ist. Oder nicht ist. Ist Sattheit mehr als Fülle? Bitte? Ist Sattheit mehr als Fülle? Ja, man nennt halt satt selbst. Und selbst ist Synonym für satt. Da ist die Selbstheit oder Sattheit. Satisfaktion. Also da ist selbst zufrieden. Die Selbstzufriedenheit, wo es selbst kein Selbst kennt. Ja, jetzt verstehe ich es. Also nicht die Sache mit Tätigkeit. Also nicht mit, nicht da, wo der Bauch voll ist. Ja. Also nicht die Fülle, nein, ich verstehe wo man völlig ist. So völlig kann man gar nicht sein. Das, weil desto völliger man wird, desto hungriger wird man, habe ich gehört. Naja, egal. Weg damit. Ja, noch andere Fragen zur Sattheit. Es gibt auch saturiert. Saturierte Rentnerin sucht saturierten Rentner. Ja, aber es ist ähnlich. Ist der saturiert? Muss ich ihn noch füttern? Oder hat er schon genug? Ja, dann kommen noch die Bodhisattvas da aus der Ecke. Als der Body mal satt war, wurde er wieder hungrig. Ne? Der Body. Gut, jetzt fangen wir aber an. Der ewige Versuch, einen Satz zu machen. Wann hat einer genug? Was ist genug und was ist noch unbefriedigend? Fragen, jetzt muss ich die Fragen schon selber stellen. Ja, der Konstantin Wecker singt ja schon, genug ist nicht genug. Konstantin? Ja. Geht der immer noch einmal auf den Wecker? Immer wieder, ja. Aus der Münchner Kokserei. Er hat schon mit der Nase versucht. Nicht geklappt. Satt zu werden, ja. Jetzt ohne Nase. Platin-Nase. Macht man da Platin rein, ne, wenn die weg ist, die Scheidewand. Ich bin nicht vom Fach. Du bist nicht vom Fach, aber möchtest du einen kennenlernen vom Fach? Mit Platin war es an welche Branche? Ja, bei den Koks, die dann das weggeätzt haben, kriegen sie hinterher eine Platinscheibe. Sind die ganz reichen. Na gut, weiter, wo waren wir? Martin, wo waren wir? Fülle. Und dann stellt man sich einen Füller vor, ne? Ein Füller, wer füllt mich? Ja, Gott, der soll mich füllen, die Gnade, der Füller. Oder ein Lehrer. Sitzt da vorne oder ist noch Lehrer? Jetzt haben wir ihn wieder hier. Den deutschen Emigranten. Hätten sie ihn noch da oben behalten. Wenn man ihn erlebt, jetzt im Führerhauptquartier. Ne? Ja. Wow, damals. Wie war das? Hattest du, was hast du gesagt? Er wurde abgeführt. Du bist das, was Hitler ist, hast du immer da was erzählt? Habe ich nicht gesagt. Ja, hast du gesagt. Nein. Aber das war schon lange her. Ich habe gesagt, das, was Hitler erscheinen lassen hat, hat auch dich erscheinen lassen. Siehst also du? Ja, irgendwas wird sollten das wir ja, sollten wir gnädig sein. Wahrscheinlich hast du ein besseres Gedächtnis wie ich. Das könnte so sein. Ja, siehst du. Was man mir sonst immer in den Mund legt, oder? Ja, ja. Würde ich mit der Kneifzange nicht anfassen. Gut. Du hast gestern erwähnt, auf die Frage, ob du sitzend meditierst, dass der nächste... Auch stehend. Und auch beim, also wenn nicht schon beim Kaffee trinken eine Meditation ist, kannst du da gleich drauf verzichten. So. Nein, wenn es nicht 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche und ununterbrochen ist, die Meditation, die besonders anfängt, besonders aufhört und ein besonderes Ziel hat, ist nicht Meditation. Meditation ist der Hinweis auf ein absichtsloses Tun oder Sein. Also eine Aktion ohne Intention eines Vorteils, das ist Meditation. Aber da, wo ein Meditierender ist, der durch Meditieren einen Vorteil erringen will, dann ist es Arbeit und keine Meditation. Weil das wäre eigentlich vielleicht dann in der Nähe, näher bei der Sattheit. Ne? Welches? Wenn man bei dem ist, was man gerade tut, wenn das die Verwirklichung ist. Da gibt es keinen, der das als Verwirklichung sieht. Da bist du einfach das, was du bist. Aber somit vielleicht nicht so hungrig. Ne? Bitte? Und dann vielleicht nicht so hungrig. Im Gegensatz, wenn... Aber nicht so hungrig ist immer noch zu hungrig. Ja, ja, ja. Ja, aber was ist da die Nähe? Was, zu was sollte man die Nähe finden? Was kann nah sein? Zufriedenheit. Ja, aber das ist doch auch nur eine relative Zufriedenheit. Ja. Also der man nahe kommen kann. Und deshalb auch schon wieder Unzufriedenheit. Also ist nicht genug. Auch das Genugsein ist nicht genug. Das ist ja der. Das Sattsein ist nicht satt genug. Nichts genügt dir. Du bist einfach ein Leckermaul. Als das, was du bist. Du hast ja. Uns ja schon lang genug um den Ohren geschlagen. Ein unersättliches Leckermaul. Gierlappen. Ja, wie auch mal genau. Ein Gierlappen, der durch den Lappen gehen möchte. Genau. Und es sollte sich auch alles rentieren. Genau. Rentieren. Warum bist du ein Lappe? Entschuldigung, ja. Meditation ist absichtsloses Tun, hast du gesagt. Wird das so bezeichnet? Ist das nicht Absicht? Bitte? Ist da nicht Absicht dahinter? Nein, es ist einfach schon die Aktion des Seins, die keinen Wert, Mehrwert dadurch erreicht, indem sie einfach ist. Das nennt man Meditation, wo es keinen Meditierenden gibt, der einen Vorteil haben könnte, ob er oder ob er nicht meditiert. Also jede Erfahrung ist das Sein in der Selbsterfahrung des Seins und das nennt man Meditation. Also die Verwirklichung der Wirklichkeit, das ist eigentlich die Wirklichkeit über sich selbst meditierend, das ist Meditation. Und sich dadurch verwirklicht, aber dadurch nicht wirklicher wird in der Art und Weise, wie sie sich verwirklicht oder unwirklicher. Das ist Meditation. Und alles andere ist Arbeit. Also ist die normale, was wir als Meditation sehen, wenn man sich da hinsetzt oder so. Exerzitien. Erstmal Arbeit. Ne? Übungen kannst du es nennen. Übungen, aber nicht Meditation. Ja, eben. Exerzitien. Also du bist im Militär des Seins, also du exerzierst ständig. Stellst dich besonders hin, setzt dich gerade wie ein Buddha, du weißt ja auch, wie man zu sitzen hat. Welche Positionen, welche vorteilhafte, welche nachteilige Positionen es gibt, wo die Kundalini dann richtig im Fluss ist und wann nicht und wann die Harmonie des Körpers sich ereignet, wo man den Frieden hat. Das ist alles wunderbar, aber es ist einfach eine relative Übung von einem relativ Übenden, der durch die Übung einen Vorteil erreichen könnte. Da habe ich auch nichts gegen. Das ist wunderbar, wenn ich das Brot gut schneiden kann und es harmonisch die Butter drüber bespricht. Und das sieht dann besser aus. Also es gibt immer relative Vorteile durch relatives Üben. Habe ich auch nichts gegen. Ich will da nicht irgendwas kaputt machen. Bloß wenn man mich fragt, ob du zu dem werden kannst, was du bist, was die Sattheit ist, nein. Durch keine dieser Übungen wirst du zu dem, was immer das. Du wirst also ein zufriedener Mensch werden vielleicht, wenn das möglich ist. Ein friedvoller Mensch. Ein Mensch, der tiefer geht in seinem Sein oder alles Mögliche. Aber dadurch hat das Sein keinen Vorteil, ob du jetzt eben, naja. Der Frieden ist deshalb nicht erreichbar. Und die Sehnsucht wird nie gestillt. Es wird also nie tief genug sein, nicht hoch genug, nicht weit genug, nicht satt genug. Alles das sind Vorteile, die nur einer braucht, weil es ihn gibt. Und weil es ihn gibt, ist es schon ein Nachteil, weil er einen Vorteil braucht. Das gehört zusammen, beides. Independent. Kommt jetzt eine Independent-Frage? Ja, schauen wir mal. Du redest von dem, was Sattheit ist, wie oder wo unterscheidet sich irgendwas von dem, was Hunger ist? Das ist das, was Hunger ist auch. Aber das, was Hunger ist, ist auch Sattheit. Also die Natur vom Hunger ist Sattheit. Da gibt es keinen Hungrigen. Das ist halt das Nominale, ständig das Hauptsächliche, das Wesen an sich. Das kannst du auch Unterwäsche nennen. Das, was Unterwäsche ist, kennt keine Unterwäsche und ist immer satt. Aber wenn da einer drin steckt, dann gibt es ein Problem. Im Englischen ist gut Underwear-ness. Underwear, ich nenne es immer Underwear. Und dann kommt der in dem Unterbewusstsein steckt oder in dem Bewusstsein, im Gewahrsein steckt oder hat oder nicht hat. Dann wird es zum Problem. Dann gibt es immer mehr oder weniger Gewahrsein. Oder? Oh. Na gut. In dem Sinne, noch Fragen? Leben diese Menschen, will ich jetzt sagen, von denen du sprichst, die immer meditieren, nicht doch auf einer anderen Welt? Hier. Jeder, der hier sitzt, lebt in einer anderen Welt. Da brauchen wir nicht mehr für meditieren. Also jeder, der hier sitzt, hat eine andere Welt. Wenn du jedem, der fragst, was seine Welt ist, wird immer verschieden sein von der Welt von einem anderen. Es gibt 7 Milliarden Welten im Moment von menschlichen Welten auf der Welt. Jeder hat eine andere Ansicht der Welt, von einem anderen Referenzpunkt aus betrachtet. Und das ist einfach nur ist halt anders. Aber hier schon, sogar jeden Morgen, wenn du wach wirst, hast du eine andere Ansicht. Jeder Moment wandelt sich in dir die Ansicht der Welt. Es gibt nicht dich, als der ein feststehendes Bild hat von der Welt, was auch immer. Es kommt darauf an, was ich gegessen habe. Ja, oder Befindlichkeiten, was auch immer. Wie sich dann der Standpunkt verändert in deiner Perspektive. Perspektivenwechsel nennt man das. Aber die Wahrnehmung ist durch den Wechsel der Perspektive ja nicht verändert. Sind einfach nur andere Kamerapositionen. Manchmal Weitwinkel, manchmal Tunnelblick oder alles diese Verschiedenhaftigkeiten. Aber deine Natur ändert sich ja damit nicht. Also in der Art und Weise, wie du dich wahrnimmst, wandelt es sich ständig. Aber das, was die Wahrnehmung ist, wird dadurch nicht gewandelt oder verändert. Darum nennt man es Gottes Auge. Hallo, deine zu Hause. Irgendwo klingelt. Hast du den gleichen Ton? Nein, ist nicht meins. Ich weiß, ich sehe ja schon, wer dran geht. Ich habe meins auch noch nicht abgeschaltet. Ja, das ist toll. Erinnerung. Das erinnert mich. Das erinnert. Abschalten. Wir sind wie im Kino hier. Einfach mal abschalten. Gut. So. Was kann man noch? Gibt es da, wenn man jetzt im absichtslosen Tun ist, ist das besser? Da ist keiner drin. Bitte? Da ist keiner drin. Da ist keiner drin. Was ist dann dort? Nichts. Keiner weiß es. Keiner weiß es. Da ist einfach absichtsloses Tun. Das bist du auch zum Beispiel 90% am Tag bist du da. Funktioniert alles wie von selbst. Du bist 90% am Tag das HB-Männchen. Bitte das? Kennst du die Werbung noch aus den 50ern? HB? Zigarette. Rauchen und genießen? Also ja. Das ist das HB-Männchen. Wer wird denn gleich in die Luft gehen? Einfach. Na, meine 90%, da bist du ein unpersönliches Funktionieren am Tag. Und dann gibt es vielleicht 10%, 5%, was auch immer, da ist Störung da. Oder das Problem, da musst du es lösen. Dann gibt es einen Löser oder einer, der versucht, was zu tun. Wenn du es mehr als 10% bist, dann landest du schon in der Klapsmühle. Weil dann ist dein Nervenkostüm gar nicht dafür angelegt. Für diese wenn es ständige Störung wäre, wärst du schon weg. Also als normale Person wärst du schon durchgedreht. Als dieses Konstrukt von Ich kann das gar nicht. Weil du, wenn du nicht 90% schon in dieser Meditationsreihen, was auch immer, wo Funktionalität... Genau, das ist ja nicht absichtslos. Doch, da ist eine absichtslos, weil da ist keiner, der eine Absicht hat. Wenn jemand in der Früh in sein Büro geht und den ganzen Tag dahin arbeitet, ist er doch ständig in irgendeiner Absicht. Wenn es wirklich einen gibt, der dahin geht. Weil meistens steht einer aus, putzt sich die Zähne, geht auf Toilette und weiß gar nicht, was ihm passiert. Du gehst ja nicht zur Toilette und sagst, gehe ich nicht absichtlich zur Toilette, jetzt will ich putzen. Wenn du ständig dir das bewusst sein willst, ich putze mir jetzt die Zähne, weil ich will, dass sie nicht ausfallen und wenn ich das und so, wenn ich den Strahl so hinziehe und dann den da, kriegst du ja schon Vogel. Du putzt dir einfach die Zähne. Beim Abschalten machen die Schweine auch noch einen. Quetschen sie immer noch. Wie beim Schweineschlag. Nein, ich wollte nur darauf hinweisen, es ist halt 10% persönliches Tun und dann 90% sagen unpersönliches Tun, jeden Tag. Mehr oder weniger, ist ja vollkommen wurscht. Natürlich, wenn du darüber nachdenkst, findest du auch einen Sinn, dass du zur Arbeit gehst, weil du das Geld verdienst, dann ist halt irgendwas. Du kannst natürlich hinterher immer dann Grund finden, warum was passiert. Aber in dem Moment, wo es einfach passiert und sich abläuft, dieser Ablauf ist vollkommen unpersönlich. Und nur wenn du auf der Straße spazieren gehst und einer rempelt dich, auf einmal merkst, da gibt es einen, der läuft. Und dann gibt es auch Meditationen von Marathonläufen, wo man dann halt so lange läuft, bis keiner mehr läuft. Was normal ganz normal ist. Naja. Das heißt, wenn du bewusster wirst, näherst du dich auch dem Weitsinn. Wenn du bewusster sein möchtest, wirst du wahnsinniger. Ja. Genau. Dann bist du nämlich verrückt. Du bist verrückt aus der Abwesenheit in eine Anwesenheit von einem, der einen Vorteil braucht. Und desto mehr du ihn brauchst, desto mehr verrückt bist du nach einem Vorteil. Also ein Wahnsinn. Du wehnst dich als etwas, der einen Vorteil braucht. Das ist ja dieser Wahnsinn. Du wehnst dich in eine Person hinein, in einen Bedürftigen, in einen Hungrigen. Du versetzt dich in diese Lage, verrückst dich aus deiner Absolutheit in etwas Relatives und dann... ist auch diese Verrücktheit, macht dich zu diesem, wo das dann deine Wirklichkeit wird. Ein Hungriger zu sein, das ist ja dieser Sucher, der dann anfängt, versuchen da rauszukommen, aus dieser Verrücktheit. Aber desto mehr versuchst da rauszukommen und bewusster zu werden, desto mehr bestätigst du den Verrückten. Die Falle ist absolut. Total verrückt. Total verrückt. Weil sobald du nicht bist, was du bist, sehnst du dich nach dem zurück, was du bist. In dem Moment, wo du relativ bist, ist die Sehnsucht nach Absolutheit, nach absoluter Sattheit. Automatisch. Du kannst da nichts gegen tun. Also dieser Unfall ist passiert. Und auch Gott konnte nicht vermeiden, dass er zum hungrigen Gott wurde nach sich selbst. Dass selbst aus einer Absolutheit, der Abwesenheit von einer Idee von selbst, wurde zu einer Idee. Und jetzt die Idee ist zweifelhaft und natürlich dann die Sehnsucht nach unzweifelhaft zu sein, was du bist. Unweigerlich. Und ich kann hier sitzen und darauf hinweisen, guck, es war ein Unfall, es gibt keinen Schuldigen da drin. Es ist nur mal passiert, aber jetzt zu versuchen, das rückgängig zu machen, damit bestätigst du, dass da wirklich was gegeben hat. Dass beim Wachwerden wirklich einer wach geworden ist. Dass bei der Erfahrung von verrückt werden, also verrückt sein, wirklich es einen gibt, der verrückt geworden ist. Dass das wirklich real ist. Es ist nichts passiert, du bist immer noch das Absolute, obwohl du dich als Verrückter fährst. Das heißt, du kannst jeden Weg loslassen. Den was? Du kannst jeden Weg loslassen, es gibt keinen Weg. Muss man nicht loslassen. Ja. Weil wer den loslassen versucht, der ist ja schon, das ist ja der Verrückte, der denkt, er müsste den Weg loslassen. Es ist zu spät. Es ist längst zu spät. Er will den Unfall schon wieder wahr machen. Er will irgendwas verändern. Er will irgendetwas, dass dann irgendwas besser wird. Das, was deine Natur ist, braucht keinen Vorteil. Es ist, was es ist. Immer absolut wahr ist und wird sein, was es ist. Und das, was jetzt anfasst oder loslässt, ist nun mal das so berühmte Phantom. Und was das Phantom tut oder nicht tut, das macht die Wirklichkeit nicht wirklicher oder unwirklicher. Und das ist eine Phantomschmerz, der da vorne ist. Das finde ich das Schöne. Wenn du einen Arm verläufst, spürst du ihn immer noch. Also ob er jetzt da ist oder nicht, du spürst das Scheißding. Darum nennt man das Phantomschmerz. Der Phantomschmerzkörper, das ist das Phantom. Die ganze Welt, das ganze Bewusstsein ist ein Phantom. Und wenn da Schmerzen sind, ist Phantomschmerz. Aber es ist nicht das, was du bist. Du erfährst Schmerz und einen, der Schmerz hat, aber du bist nicht das, was das erfährt. Du realisierst dich als das, aber das ist nicht die Realität, die du bist. Aber du kannst es halt nicht vermeiden, das ist alles. Also du kannst nicht vermeiden, dich so oder anders zu erfahren. Aber egal, ob du dich so oder anders erfährst, es macht dich nicht mehr oder weniger, das ist alles. Und es kann dich nicht aus dem rausholen, wo es gar keinen gibt, der rausgeholt werden könnte. Das ist das Schöne an deiner Absolutheit. Da gibt es gar keinen, den man holen könnte, der da rauskommen könnte. Und weil du da nie rausgekommen bist, kommst du auch mit dir nicht wieder zurück. Was ist da der... Das ist halt das Problem. Wenn da wirklich einen gäbe, der da rausgekommen wäre, dann gibt es bestimmt einen Weg auch zurück. Aber weil es da nie einen gab, der da rauskam, gibt es auch keinen zurück. Naja, gut. Also dann noch zu versuchen, da wieder zurückzukommen, das bestätigt den Wahnsinn. Gott sei Dank ist keiner rausgekommen. Gott sei Dank ist nie einer rausgekommen. Ja, vielleicht Gott sei Dank gibt es keinen Gott. Gott sei Dank. Ich sage immer Gott sei Dank, wenn es nicht gibt, Gott sei Dank. Aber wenn nicht, ist auch gut. Just in case. Also, falls es dich gibt, Gott sei Dank. Falls nicht, auch okay. Ist das die Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies? Ja, das wäre das. Die Sehnsucht nach dir selbst. Du scheinst es verloren zu haben, aber du hast es nie verloren. Du bist immer para. Paradies. Paradiesen. Vor und jenseits jeder Erfahrung bist du. Mit und ohne. Das ist Paradies. Mhm. Vor, jenseits und während dieses Ereignisses, was die Hölle ist. Ich stimme euch vollkommen ein, dass die Anwesenheit, besonders der Anwesende in der Anwesenheit, ist der kleine Teufel in seiner eigenen Hölle. Moment für Moment. Da, wo ein Anwesender in der Zeit, also der Zweiheit, sich erfährt, ist die Erfahrung von Hölle. Kein Entkommen. Hölle, Hölle, Hölle. Moment für Moment. Sobald Augen aufgehen, Hölle. Anwesenheit, Hölle. Sogar wenn du noch, ich will nicht, noch mit geschlossenen Augen im Bett liegst, schon Hölle. Da kann man nicht noch so gute Matratze haben. Das hilft nichts. Oder egal, wer neben einen liegt oder nicht neben einen liegt, es hilft nichts. Schon weil es da einen gibt, der da liegt. Das ist ein schwerer Fall. Ein gefallener Engel im Liegewagen des Seins. Na gut. Nein, ich sage immer, wirklich jede Erfahrung, wo Gott sich erfährt, als was auch immer, schon im Gewahrsein, fängt Hölle an. Schon verrückt, ne? Schon verrückt. In seiner absoluten, was auch immer, Absolutheit, wo er weder weiß noch nicht weiß, ob er ist oder nicht ist, wo es gar keine Erfahrung von Sein oder Nichtsein gibt. Absolute Sattheit. Absolutheit. Und dann fängt er an, sich zu realisieren. Er ist der Vater, dann der Geist, dann der Sohn. Entfaltet er sich, der Junge. Kriegt Falten. Erst ist er glatt. Als Vater ist er glatt, dann ist er Raum und dann kommt die letzte Falte. Das Dümmste, was man sein kann, Körper. Faltermeier. Müller malt sich ein Bild wieder, wie es zu sein hat. Jeden Morgen malt man sich sein Gesicht zurecht. Noch ein Lidschatten, weil man ja schon einen Schatten hat. Ja, man möchte immer wieder zurück in den Schatten des Seins. Ist ja zu heiß hier in der Hölle. Ein bisschen mehr Schatten, ein bisschen meditieren, unterpeilen, fegen vom Ich, mal heute. Ja, gut. Also jeden Tag Kaffee, einen Tag. Es ist jeden Tag wirst du genagelt. Jeden Morgen wacht der Nagler auf, das Nageln und das Genagelte. Schon geht das Ding weiter. Das ist diese Passion Christi, die du eigentlich bist. Die Leidenschaft fängt an. Und du kannst dich nicht anders realisieren als in Leidenschaft. Also der Liebhaber, der morgens wach wird, in der Leidenschaft zu sich selbst. Vollkommen leidenschaftlich nach dem suchend, was er ist. Nach Frieden. Weil in dem Moment, wo es ihn gibt, schon eine Erfahrung von Krieger da ist. Von Haben, Kriegen. Der Krieger wacht auf. Und dann das Kriegen fängt an. Der Krieg fängt an mit dem ersten Krieger. Er möchte sich selbst haben, der Liebhaber. Er möchte sein Geliebtes kennen, haben, kontrollieren. Wunderbar. Das ist, nennt man Krieg. Also da ist Krieg in der Anwesenheit und Frieden in der Abwesenheit. Krieg und Frieden. Natürlich ist dann, du weißt schon da, wo der Frieden ist dann, wenn du nicht bist. Also hast du immer Sehnsucht nach dem zu überwinden, was du bist. Du möchtest also Ego überwinden, du möchtest Ich loswerden. Ego-Überwindung. Alles, was du meditierst, tust, übst, Marathonlauf und Arbeit, alles ist Ego-Überwindung. Aber es wird nie klappen. Du kannst dich nicht überwinden. Du wirst dich immer realisieren müssen als ein Realisierender, der verschieden ist von dem, was er realisiert. Kein Entkommen. Du wirst dich immer als der Phantomschöpfer erfahren müssen, der dann immer an seiner Schöpfung bastelt. Und der innere Bastler wacht morgens auf und dann, er bastelt wieder an seinem Leben, an seinem Sein. Und Teil des Bastelns ist Meditieren. Ich bastle mir eine bessere Welt für mich. Die neue Erde. Also auch in Eckhart Tolle hat nicht aufgehört zu basteln. Auch im Jetzt wird gebastelt. Es bastelt und bastelt und bastelt. Also es gibt kein Entkommen. Egal wie schön auch das Jetzt ist, es ist nicht irgendetwas, wo du dann entkommen bist. Immer noch Hunger. Immer noch ein Hungergeist. Der Geist ist immer hungrig. Darum heißt der Hungergeist. Und das, was du bist, ist halt vor und jenseits dessen, was du Geist nennst. Dieses Geistreich ist nicht das Königreich des Herzens. Das Herz hat nie Hunger nach sich selbst. Es ist Herz. Weil da, wo ein Geist ist, gibt es immer einen Hungergeist. Hungrig nach Herz. Nach Liebe. Und er wird sie nie finden in seinem Reich. Das Herz ist die Sattheit. Das Herz ist die Essenz, die Sattheit, das Selbst, die Natur Gottes. Nenn es, was du willst. Aber das Herz kennt kein Herz. Aber wo Herz Herz hat oder kennt, ist Geist. Ein bewusstes Herz. Ein wissendes Herz. Zwei Herzen schon. Rotkäppchen. Da kommt die Werbefrau, die Fachfrau. Und dann hat man Angst vor dem bösen Wolf. Dann kommt die Angst gleich mit. Sobald man ein Herz hat, hat man Herzangst. Und dann geht man zum Herzmeister, der soll einem ja helfen, keine Angst zu haben. Aber alles, was er dafür tut, keine Angst zu haben, bestätigt er einen, der ein Herz hat. Dann noch ein offenes Herz, ist dann noch schlimmer. Du wirst operiert am offenen Herzen, ohne Bewusstsein. Diese ganzen Versprechen, alle deine Sehnsucht nach dir selbst und dann gibt es Meister dafür. Also es gibt überall einen Laden, der dir dann verspricht, ich kann es dir geben. Der Meisterladen. Und du bist der Geselle. Und dann gesellst du dich mit anderen Gesellen zusammen, in der Gesellschaft von Suchenden die dann einem Meisterladen einkaufen gehen. Da hole ich mir das jetzt. Der verspricht was. Der ist vielversprechend. Da sind schon alle andere hingegangen und die haben dann gesagt, ich habe es gekriegt. Habe ich von gehört. Das sind dann so diese Nachschwinger. Ja, wie heißen sie? Verfolger? Nee, Successors? Irgendwas. Die Mitgewachten. Oder Nachgewachten. Nachfolger. Jetzt haben wir es. Sie hatten Erfolg und weil sie Erfolg haben, sind sie Nachfolger. Ja. Der Hunger hört nie auf. Man entrinnt dem nie. Nein. Du verwirklichst dich im Hunger. Ja, ich kann der Hunger sein einfach. Nein, aber einfach geht nicht. Da gibt's ja, einfach nicht. Okay, es gibt keine Ruhe. Jetzt möchtest du. Theorie? Jetzt, ja, Theo ist immer schlau. Die sind ja immer. Ja, ich meine, Theo weiß immer, was okay. man ja. machen kann. Ich kann der Hunger sein. Ja, aber das ist ich Theo. Bin der Hunger. Das ist wieder Theo. Das ist intellektuelle dreifacher Salto, der nicht funktioniert. Ja, mach doch. Ich hab da nichts gegen, dass du, aber man kann viel sagen, wenn der Tag lang ist, aber es ist auch vielversprechend, aber es hält nichts. Überhaupt ich kann der Hunger sein, das ist dann schon wieder einer. Ich spreche von dem, was das Wesen ist und ich spreche von allem anderen, von dem, was, nicht. Was unwesentlich ist. Unwesentlich. Das heißt nicht, dass es verschieden ist vom Wesen. Aber irgendwie kommt so dieser etwas heraus, was irgendwie, es gibt etwas, was wir sind in unserem tiefen Inneren. Nicht, da ist kein, irgendwie. Da gibt es keinen, der das ist. Überhaupt kein tieferes Inneres. Was wir wirklich sind, hast du, glaube ich. Ich hab gesagt, das, was dein Wesen ist, braucht das Wesen nicht zu kennen, um das Wesen zu sein. Und das, was Wesen kennt, ist unwesentlich. Ja, ist da nicht jetzt irgendetwas? Das ist schon ein Niedermachen, meinst du? Ja, kannst du gar nicht. Was ist es denn? Mach ich da das Unwesentliche was nieder? Was wir da erzählen, sagen da, ist, wir bauen da etwas auf, das da ist und das, was nicht ist. Das habe ich nichts von gesagt. Das habe ich nichts von gesagt. Du wiederholst mich natürlich wieder falsch. Wie alle. Da bist du ja auch nicht der Einzige. Was mache ich da falsch? Alles, was du machst, machst du falsch. Ja, das mag jetzt sein. Egal, was du machst oder nicht machst, was immer gemacht werden kann, ist falsch. Aber genau deswegen gibt es was richtig ist. Habe ich nicht gesagt. Das hast du nicht gesagt, bestimmt. Weil auch, ja, aber nein, du machst immer Schlüsse von denen, die ich gar nicht vollzogen habe. Du bist ein intellektueller Dreisatz, der nicht hilft. Kennst du das? Die These, Antithese, Synthese. Da, du denkst, da gibt es eine Synthese. Aber die Synthese ist auch wieder eine These. Es hört nicht auf. Also Theo hört nicht auf. Theorie. Intellekt. Und der leckt und leckt und leckt und der ist immer, fließt aus. Immer überflüssig, weil er leckt. Wie so ein Schiff, das leckt. Und denkt, wenn ich jetzt mehr lecke, dann gehe ich irgendwann mal unter. Und dann reiche ich den Grund des Seins. Aber es leckt nie genug. Keine Chance. Ja, aber ist das und der Captain möchte es das... Es hört nie auf. Ja, was soll da aufhören? Was hat angefangen? Aber den Satz, den hast du hingestellt. Es hört nicht auf. Unentrinnbar. Du kannst dir selbst nicht entrinnen, das sage ich immer. Du kannst den Hunger nicht entrinnen. Ich habe gesagt, du kannst der Erfahrung des Hungers nicht entrinnen. Weil du der Erfahrung der Anwesenheit nicht entrinnen kannst, weil das die Verwirklichung deiner selbst ist, wirst du auch der Erfahrung von Hunger nicht entrinnen können. Du musst mit und ohne Hunger sein können, was du bist. Aber du wirst den Hunger nicht loswerden deshalb. Und auch den Hungergeist nicht. Also du bist mit und ohne. Und ich sag einfach nur, wenn du nicht sein kannst in der Anwesenheit eines Hungerleiders, eines hungrigen Geistes, der dann Hunger oder satt oder irgendwas in seiner relativen Erfahrungswelt dir mitteilt, dann wirst du es auch nicht werden in der Abwesenheit des Hungerleiders. Für das, was du bist, gibt es kein Werden. Also kein Vergehen und auch kein Werden. Und alles, was Werden und Vergehen bedeutet, ist Teil des Hungergeistes. Aber es macht dich halt nicht mehr oder weniger, ob du jetzt das erfährst oder dich als das erfährst oder nicht. Das ist eigentlich der Hinweis auf deine absolute Natur oder ein absolutes Wesen, was nicht vermehrt oder vermindert werden kann, egal wie es sich erfährt. Mehr ist nicht. Aber wenn du dich jetzt darauf hinrichtest, das ist halt die Hingerichtetsein auf einen Hungergeist und erwartest, dass daraus ein Frieden kommen kann oder eine Sattheit, dann bist du hingerichtet, nämlich dann bist du tot. Du richtest dich auf etwas Totes, auf etwas Leeres, was es dir nicht geben kann. Nur du zu sein, was du nicht sein kannst, der Frieden zu sein ist, der Frieden, der man ist. Aber nicht den Frieden irgendwo zu finden, weil das den Frieden, den du finden kannst, ist bedingt. Und der gekommene Frieden wird wieder gehen. Und die Sattheit, die kommt, wird wieder weg sein. Ich kann nur da hinweisen drauf, ich kann deshalb nicht irgendwas. Man kann also nicht sagen, ich suche nicht. Der sagt, ich suche nicht, ist immer noch ganz schön am Suchen. Genau. Also gib auf das Suchen oder so, ist, ja, wer soll das aufgeben? Ja. Welches Postamt nimmt das an? Eine Annahme. Man fühlt, ist dann so ein Postamt, der bei sich selbst was aufgibt. Man hat immer eine Aufgabe zu verrichten. Es ist schon, man ist so dumm, auf sich selbst zu hören. Ja, ich komme deswegen drauf, es gibt immer so was wie eine Spannung. Diese Spannung könnte man auflösen. Dann gibt es den Suchenden ja nicht mehr. Was heißt dann nicht mehr? Jetzt machst du schon wieder einen Vorteil, wenn es den Suchenden nicht gibt. Wer hat den Vorteil, dass es einen Suchenden nicht gibt dann? Es gibt keine Spannung. Ja, aber wer braucht denn keine Spannung? Sag es. Ich. Wer hat sonst eine Idee von Spannung? Und wer erfährt Spannung? Nur ich. Und da, wo ich ist, ist schon immer Überspannung. Genau. Ja, aber genau das wollte ich sagen. Dann will dort, wo das Ich ist die Spannung. Dann will, aber die Spannung? Ja, aber dann will das Ich immer harmonische Spannung. Aber es ist schon. Aber das Ich ist ja schon eine Disharmonie. Nein, das Ich ist ja schon Disharmonie. Das gibt es da gar nicht. Im Ich gibt es eine Disharmonie. Das Ich existiert ja dann nicht. Wie dann nicht? Aber auch das nicht existierende Ich gibt es immer noch ein Ich zu viel, weil es nicht gibt. Diese Frage stellt man sich dann nicht. Wer denn nicht? Wer stellt sich denn jetzt? Wer hat denn dann einen Vorteil und den er jetzt nicht hat? Sag es. Diese Kategorie gibt es. Theo. Das gibt es gar nicht. Wer sagt denn jetzt, dass es das nicht gibt? Überhaupt dann nicht. Jetzt gibt es, aber dann gibt es nicht. Wer ist denn in dieser zeitlichen Ebene? Gibt es nicht. Diese Kategorie. Und den, der das sagt, den gibt es auch nicht. Ah so. Natürlich nicht. Jetzt sind wir im Nichts. Die ganze Zeit. Was? Nee, ich spreche nicht. Sprech nicht mit einem, der nicht da ist. Nee. So dumm bin ich nicht. Ein Nicht-Anwesender spricht zu einem Nicht-Anwesenden. Jetzt. Ich glaube, die Anstalt hat gerade aufgemacht. Jetzt kann ich auch sagen, ich bin Napoleon und du bist Bonaparte. Aber nicht anwesend. Der zweite große. Der was? Ja. Der Hitler? Was war der? Aber schon. Jetzt sind wir beim Napoleon, jetzt brauchen wir noch den Alexander, den großen normalen. Katharina noch. Katharina. Wir können zwei Radios hier aufstellen, das sind doch. Frauen müssen wir auch noch bedenken. Katharina. Ohne Katharina kein Gleichgewicht, weil die hat alle Männer vernascht. Die nicht da waren. Sie war nicht da, die Männer waren nicht da. Dann naschte sich was dahin. Es macht doch Spaß. Wenn da wirklich wenn es da wirklich was. Das wäre ja furchtbar. Wenn wirklich was bei rauskommen würde. Oder? Wenn wir jetzt wirklich alle einsehen würden, da gibt es gar keinen. Könntest du sagen, da gibt es einen, aber den gibt es nicht. Ja, der ist aber, also was. Schwarze Loch? Ja, was auch immer ist das. Dass jetzt wieder am Jupiter knappert oder was war das? Nein, aber. Doch, haben Sie gerade jetzt für irgendein so Hubbard-Ding, hat da so ein schwarzes Loch, das knabbert an einem Jupiter-ähnlichen Stern, der 100-mal größer ist. Jupiter hat schon ein Viertel abgeknabbert. Ich finde solche Bilder immer gut. Da vernascht ein schwarzes Loch einen großen Stern. Ja, genau, das war die Frage. Also das, was ich einfach seit 2 Jahren merke. Ja, und das schwarze Loch hat immer Hunger. Das kriegt nie genug. Da gibt es gar nichts, aber das, was es da gar nicht gibt, hat ständig Hunger. Boah. Also der Nicht-Anwesende, was ist der dann? Das schwarze Loch, was es gar nicht gibt. Ja, Hungerloch. Was ich halt sehe, ist seit 2 Jahren Vermeidungsstrategien oder Tendenzen von Vermeidung. Und das ist halt wirklich halt die einzige Frage, was jetzt auftaucht. Ist ja klar, dass es relativ ist und so. Du willst ja im Endeffekt sogar das Vermeiden vermeiden. Das ist ja deine Frage jetzt. Wie kann ich das Vermeiden vermeiden? Nein, das... Doch komm. Ja, natürlich ist auch wieder eine Vermeidungsstrategie, aber letztendlich ist mir vollkommen wie egal, vermeide ich diese Tendenzen deine, komplett wegfallen. Deine, kann natürlich wiederkommen, ist kein Thema. Deine grundlegende Sache ist, wie vermeide ich den Vermeider? Ja, wer ist so. Und wer braucht es? Wer will nur wieder vermeiden? Ja, was oder was nicht, muss den Vermeider vermeiden, um das zu sein, was... Ich würde sagen, es ist unvermeidlich, der Meider. Es ist einfach eine Unvermeidlichkeit, dich als Vermeider zu versuchen zu vermeiden. Die Tendenz möchte die Tendenz auslöschen. Also der Wunsch möchte den Wunsch wegwünschen. Das ist der Wünschende, der den Wünschenden wegwünschen möchte, Moment für Moment. Der Todeswunsch ist präsent in der Anwesenheit eines Wünschenden, weil der Wünschende möchte wunschlos sein, nämlich ohne sich selbst, ohne einen Wünschenden. Ja. Wahnsinn! Todeswunsch ist ja gleichzeitig wieder die Angst. Nein, es ist keine Angst davor. Es ist einfach, einer ist zu viel. Und der eine möchte den einen weghaben. Einer ist zu viel, also einer weg. Und wenn der einer ist, möchte der eine den einen wegwünschen. Das ist immer, wünsch dir was. Aber es klappt nicht. Ja, genau. Ja, was? Pff. Kaum kennt sich Gott, will er ihn wieder weghaben. Ja, diese... Wackel-Dackel, Kundalini-Kacke, das ist eh wurscht. Das ist das Einzige, was wirklich ein bisschen nervig ist. Kundalini-Dackel finde ich gut. Die sehen alle so aus wie diese kleinen Dackel in der Windschutzscheibe von hinten. In der Fensterscheibe, die da hinten immer beim Fahren immer den Kopf so. Das war eine Zeit lang der Ruhe, da rausgeht, die Windschutzscheibe, da ist man schraubt wieder durch. Weißt du, entweder hat man hat eine Klo man hat Toilettenpapier, eine Klorolle da oder einen Dackel. Man sitzt entweder auf dem Scheißhaus oder man kundaliniert sich im Meditationsmeisterhaften. Schon juckt es im Kreuz, schon denkt man, jetzt geht's los. Und das Steißbein ein bisschen. Schon denkt man, die Geister, die ich rief. Schon, gleich kommt die Leuchtkugel und schickt sie mir durch den Fontanelle und dann strahlt das Leben. Dann habe ich noch meinen Heiligenschein über mir. Pfingsten glüht es wieder. Also das Paradox ist halt einerseits, den kaum noch irgendwo, also bewusst wahrzunehmen, irgendwas wohin zu wollen, andererseits eine ständige Angst vor irgendeinem Scheiß, das man nicht mehr benennen kann. Ist das nicht bescheuert egozentrisch? Erfurchtbar. Jeder Moment im Vipassana des Seins passe ich auf wie ein Schlosshund oder ein Wachhund über mich selbst, was gerade in diesem Furzelkörper stattfindet. Ein Furz nach dem anderen und schon, lieber, was habe ich gegessen? Wie geht's mir heute? Der eigene Doktor wacht mit dem Körper auf und möchte ständig wissen, was mit ihm los ist und welche Energie gerade von links oder rechts oder oben kommt oder wer führt mich rein, welche Antipathien, Sympathien ich habe zu wem und welche Energie sollte ich meinen, welche sollte ich suchen. Und kein Entkommen. Ständig nach dem Vorteil. Vorteil wäre die Vermeidung vom Nachteil. Das merke ich momentan mehr, die Vermeidung von Nachteilen, also irgendwo streben nach vorne. Das ist ganz natürlich, das ist eine natürliche Funktion. Das ist, da ist nichts falsch dran. Das ist einfach die Funktion des Liebhabers, der morgens wach wird mit seinem Geliebten, der sich um sein Geliebtes kümmert. Und die Liebe ist natürlich immer, will was Vorteiler, also dass es gut geht. Die Intention ist immer noch Gutheit, Harmonie, Gesundheit, alles was man so als, naja, harmonisch bezeichnet. Frieden, friedlich mit sich selbst. Wo der Liebhaber mit seinem Geliebten in Frieden sein möchte. Und die Tendenz ist nicht vermeidbar. Nein. Das ist die Tendenz der Liebe. Du kannst, darum sind viele, die machen den Schluss dann daraus, dass eben deine Natur Liebe ist und dann aus der Liebe kommt ein Liebhaber, ein Lieben und Geliebtes. Aus dem, was Herzes, kommt eben der Liebhaber, das Lieben und Geliebte, die in ihrer Natur alle Herz sind. Und die Natur der Liebe ist, sich halt zu kümmern um sich selbst, unendlich. Bloß weil wir jetzt so viele Liebende sind und jeder kümmert um sich selbst, ist natürlich Krieg. Weil jeder hat eine andere Ansicht, wie es zu sein hat. Ja, jeder hat eine andere Welt. Jede Welt kämpft gegen die andere Welt. Und die neue Erde, nach Tolle, würde eine Erde sein ohne Unterschiede. Ja, ohne unterschiedliche Welten. Ja, ohne 7 Milliarden Welten, sondern eine Welt für alle. Ja. Haben wir gelacht. Möchtest du darin leben? Wenn es kommt, kommt es. Aber wenn es wegbleibt, ist auch gut. Ich habe dann jetzt nichts gegen Besonderes, weil wenn es sein soll, wird es eh so kommen. Ja, auch das ist eine Möglichkeit. Ne? Das ist, aber die ist nicht besser als diese. Ja, ja. Das ist wesentlich. Das ist wesentlich. Ja. Zu sagen, das wäre dann die einzige Rettung. Ja, ja. Dann fängt es an, ein bisschen Oprah zu werden. Oprah Winfield. Die jetzt mit Sheldrake auch noch um sich wirft. Naja, es ist alles wunderbar, aber es ist immer 99,9%, auch das jetzt ist alles wunderbar, aber dann kommen diese kleinen Ideen, dass man daraus ja noch was machen könnte. Dass es dadurch die Welt zu retten ist. Das ist der kleine Hitler, der dann wach wird, der die Welt an seinem Wesen genesen werden lassen möchte. Dieser kleine Hitler, dieser kleine Faschist, der dann noch einen Satz an Kommunen aufbauen möchte, die dann für ihn arbeiten, für die neue Welt. Das ist, darum war Hitler auch ein Esoteriker, er kam ja aus der Esoterik. Thule-Gesellschaft, den ganzen Zeug, Weltverbesserung. Und das kannst du nicht aufhören, da ist jeder für sich. Jeder, der morgens wach wird, ist ein kleiner faschistoider Hitler. Der Familie braucht, der Freunde braucht, mit denen er dann zusammen am Besseren arbeitet. Ich gehe heute in meine Meditationsgruppe, in meinen Lichtkreis. Und durch meinen Lichtkreis habe ich schon die ganze Umgebung, die Kriminellen gibt es schon gar nicht mehr. TM damals, was war das? 10% in einer Gemeinde schon keine Kriminellen mehr. Heben wir das Bewusstsein mal ein bisschen an. Hebebühne des Seins. Dann fühlt es sich erhoben und frei schwebt es sich dahin. Nein, ich mach mich gerne über alles lustig. Besonders über mich selbst. Über meine eigene großverdammte Dummheit. Weil das, alles das ist das, was ich bin, als Verwirklichung meiner selbst. Ich mache mich also nicht über irgendeinen Tolle oder irgendwen lustig. Ich mache mich absolut lustig über was ich bin. Allein hier zu sitzen, darüber zu reden, ist schon Wahnsinn. Es ist schon Witz. Aber es ist nun mal die Komödie des Seins. Keiner braucht es und doch passiert es. Du kannst dich nicht vermeiden. Und die wirklich. Du hast auch Talent, ne? Früher wurden Talente in. Du hast noch Geld für. Wie viel Talente hast du denn? Ja, zu wenig. Immer zu wenig. Das reicht nie. Auch Warren Buffett ist das Buffet nicht groß genug. Und bei Billy Gates geht es auch nicht. Bill Gates. Also materielle Güter bringen scheinbar keinen Frieden oder das, was sie versprechen. Also nichts hält, was es verspricht. Im Materiellen und dann richtet sich dem Geist zu. Aber auch der Geist verspricht viel und hält nichts. Und dann wendet sich so nach dem Vater zu, dem Gewahrsein irgendwo. Auch der verspricht viel, aber hält nichts. Alles ist vielversprechend, aber nichts hält, was es verspricht. Es hat sich auch versprochen. Hat ja nicht ganz was anderes gemeint. Man verheiratet sich ja auch. Oder verlobt sich. Oder verlebt sich. Verspricht. Verspricht sich immer. Den was? Ja, ich meine, wenn es fair wäre, wäre es ja fair, aber ist ja nur wieder schon vorbei. Na, fair ist Englisch, das geht nicht. Wirklich schon Englisch. Fair Play. Doch Fair Play ist immer, weil es trifft immer den Richtigen. Es trifft immer das Bewusstsein, was auch alles gemacht hat. Es sitzt immer der Richtige im Knast, der Richtige wird verurteilt, der Richtige kriegt was oder kriegt es nicht. Immer Fair Play. Der Täter wird bestraft. Was macht diese Erfahrung? Bitte? Was macht diese Erfahrung? Ja, das ist, was du bist, aber das wirst du nie kennen. In irgendeinem Relativen. Aber dass du bist, das musst du nicht wissen. Ne? Das bist du sowieso. Oder nicht? Ja, wie? Bist du, ob du jetzt weißt, ob du bist, oder bist du auch, wenn du nicht weißt, dass du bist? Frage. Weißt du immer, dass du bist, oder bist du ganz natürlich? Ja, also musst du gar nicht wissen, ob du bist oder nicht bist. Dann erscheint die Frage im Phantom oder in was auch immer. Ja, kommt und geht. Das heißt ja auch, wie so ein Gedanke. Ja. Gedanke. Ja. Aber du möchtest ja einen Bleibdanke draus machen. Du möchtest ja einen wertvollen Gedanken haben. Und der wertvolle Gedanke, der muss ja dann noch gehütet werden. Das war jetzt aber ein Gedanke. Aber es heißt Gedanke. Also immer Dankbarkeit. Geh, danke. Komm, du sagst, komm bitte, geh, danke. Oder komm bitte, verkneifst du dir, weil geh, danke reicht. Also es hat seine Aufgabe erfüllt, die Erfahrung von dem, was immer da ist, von der Idee, als Erfahrung hat es, dann kann es halt gehen. Und dann kommt was Neues. Der nächste Moment, der nächste Schluck Kaffee, das nächste, was immer da ist. Also geh, danke. Aber da eine Geschichte draus zu machen, aus guten Gedanken, schlechten Gedanken und wertvollen Gedanken und das ganze Zeug, das nennt man Ich. Und das passiert was automatisch? Das ist ein Sorger, der sich darum sorgt, halt das Beste für sich zu haben. Er kümmert sich um sein Wohlergehen. Materiell wie spirituell oder geistig. Ständige Intention auf besser oder harmonisch, was immer er als gut erfährt oder bezeichnet. Harmonie wäre der subtilste, was auch immer. Alle zugrunde liegende Aktion ist die Intention zur Harmonie. Also, ja, aber allein die Intention zur Harmonie stört. Das ist das Verrückte. Also der Wunsch nach Wunschlosigkeit ist die Erfahrung vom, nicht von Wunschlosigkeit, sondern von Wunsch. Wie kann ein Wunsch zur Wunschlosigkeit dazu führen? Du kannst sagen, die Wunschlosigkeit ist das, was sein ist. Und aus der Wunschlosigkeit erhebt sich ein Wunsch. Aber sie kommt aus der Wunschlosigkeit und die Richtung, in der sie sich bewegt, ist immer die Wunschlosigkeit. Sie entsteht und ist vergangen nach einer gewissen Zeit. Es hat so eine Halbwertzeit. Irgendwas kommt und dann nach irgendeiner Sache ist es weg. Und dann kommt was Neues. Aus der Seinslosigkeit erhebt sich ein Sein. Eine Erfahrung von Sein. Und vergeht wieder im Sein. Es ist nie was passiert. Also beim Kommen ist nichts gekommen. Also da, wo es rauskommt, wird es auch wieder zurückgehen. Wie ein, das ist der Körper. Aus der Energie von, was immer Energie ist, erhebt sich ein Körper, wechselt, kriegt Fall in irgendwas und irgendwann geht es zurück. In Design, in das, was Energie ist. Und nichts ist passiert. Aber auch zwischendurch ist es schon Energie. Es ist einfach nur eine Energie in einer Information von Körper. Aber die Natur des Körpers ist reine Energie. Genau wie der Geist reine Energie ist. Es gibt nur Sein oder Energie oder was immer. Also es zeigt sich als alles Mögliche, aber es ist nie das, als was es dich zeigt. Also wirst du es nie erfahren können in seiner Natur. Du kannst dich also nur erfahren in etwas, ja, was du, Informationen von irgendetwas. Aber dann zu denken, in irgendeiner Information, eine Information wäre besser als die andere Information, das ist Wahnsinn. Also wo die Information von Krieg besser ist als die Information von Frieden, diese beiden relativen Polaritäten, dann hast du ein Problem. Das nennt man dann ein Ich, was natürlich das eine vermeiden und das andere dann kultivieren möchte. Und das ist dann harter Krieg. Krieg gegen den Krieg. Friedenskämpfer. Ja, das sind alle. Frag mal irgendeinen Soldaten, wofür er kämpft. Jeder kämpft für Frieden. Du findest nur Friedenskämpfer, egal wo. Aber es ist trotzdem Kampf. Und es ist Krieg für Frieden. Diese Erscheinung erscheint einfach. Und das ist, sie erscheint sehr real. Ja, wenn sie nicht einfach erscheint, erscheint sie einfach nicht einfach. Aber sie erscheint trotzdem. Sie erscheint und sie erscheint sehr real. Ja, die erscheint. Ob einfach oder nicht einfach. Sie erscheint. Das erscheint kompliziert. Das Erscheinen ist schon. Einfach oder zweifach? Das Erscheinen ist schon der Unfall. Also ist schon, nee, das ist die Verwirklichung deiner selbst. Du verwirklichst dich in etwas Scheinbarem. Der Verwirklicher ist schon scheinbar real. Das Verwirklichen ist scheinbar und das Verwirklichte ist scheinbar. Alles das ist Vorstellung. Aber das, was sich das alles vorstellt, kann, versucht sich dann sogar noch sich selbst vorzustellen. Aber dann ist er Teil der Vorstellung. Das nennt man ja einen Gott, der sich selbst als etwas erfährt und dann natürlich eine Vorstellung wird. Du bist also zu einem Objekt geworden, zum relativen Objekt. Und das ist Hölle, bedingt zu sein, etwas zu sein, was unter anderem ist. Wo es dich gibt und andere, das ist Hölle. Aber was tun? Die Hölle sind die anderen. Ja, aber dann, andere gibt es ja nur, wenn es dich gibt. Also du bist der Anfang der Hölle. Weil da ist ein potenziell. Das ist natürlich berühmter Existenzialismus. Das ist Sartre. Ja. Er sah und er war er Sartre. Sartre. Drei sogar schon. Sartre. Me, myself and I heißt es dann. Das ist dann Sartre. Ich habe dreimal mich gegraust. Das ist ein Grauen. Ein stetiges Grauen. Der grausame Gott. Ja, gut. Grau meliert. Schönes Wort, ne? Meliert. Frauen haben, sieht man kaum grau meliert, ne? Haben die auch keine Koteletten? Die haben auch eine wesentlich höhere Lebenserwartung. Ja, deswegen. Die haben auch keine Koteletten. Genau. Wie heißt das denn bei den Frauen? Haaransatz irgendwo an der Schläfe? Ich möchte dir ganz was Falsches sagen. Das ist unvermeidbar. Es gibt aber so große Traditionen, die meinen, man könnte das Wesen schon erkennen, also dieses zu sich selbst, zu ein wahres Selbst zu sehen, sozusagen zu erkennen. Offenbar. Ja, im Traum gibt es das. Im Traum ist es? Ja. Okay. Aber es wird immer noch ein Traumsehender sein, der ein Traumwesen erkennt. Genau, diesen Widerspruch aufzulösen. Da gibt es eben lange Traditionen. Es gibt jede Tradition ist im Traum. Und natürlich, jede Tradition braucht ein Ziel. Also jede Religion braucht ein Ziel. Jedes Konzept braucht ein Ziel von etwas, was erreichbar ist, weil sonst würde es nicht funktionieren. Also im Traum gibt es dann einen Weg und auch ein Ziel. Das gibt's. Und die Ziele sind ein höheres Wesen oder dann macht man die Wahrheit daraus oder die Wirklichkeit. Schöne Worte. Aber es sind alles Traumwirklichkeiten. So und Traumziele. Traum, ne? Bitte? So wie auch deine. Worüber immer ich sprechen kann, ist nur im Traum. Ja, ja. Der Sprecher, der Sprechende, Gesprochene kann nur im Traum sein. Und es gibt eben Traditionen, die sagen, das Erwachen ist möglich. Ja, Erwachen ist möglich im Traum. Von einem Traumnachtwächter, der wird wach. Das ist ein Tagwächter hinterher. Aus der Dunkelheit ins Licht. Ein Nachtwächter wird zum Tagwächter. Du sollst nichts essen. Jetzt bist du wieder ein Rückfall hier. Ja, kommt sie gleich zurück. Ein Unfall, ein Rückfall. Zurückfahren oder hinfahren? Was für ein Einfall. Nein, diese ganze Religion, wo kommt der her? Wo ist Peter, Petrus, der dreifache Lügner? Da ist die ganze Kirche drauf aufgebaut. Den Einzigen, der gesagt hat, wo der Meister ist, oder sein, den haben sie umgebracht. Der einzig wahre Schüler von Jesus war eigentlich Judas. Der Einzige, der gesagt hat, wer sein Meister ist, wo man ihn findet. Und den hat man jetzt, der Heilige Geist ist auf den nicht mehr gekommen. Zu spät. Das ist ja der eigentliche Held der ganzen Geschichte. Ja, der Held, was er nicht verspricht. Ja. Das war aber der Theodor. Bei was? Das war der Theodor, der Held. Der hält jeden bei. Ja. Der Theodor. Bei uns im Tor. Der Theodor hält. Hans Römer, ne? Das nennt man Elefantenköpfe. Oder zu alt für diese Welt. Was war das? Der Bruchpilot. Ja, noch was. Es gibt keine Hoffnung, sich vom Hunger zu befreien. Du kannst die Hungererfahrung nicht vermeiden. Das meine ich genau. Selbst der Tagwächter ist noch hungrig. Nach der Nacht wieder. Ach, wie schön war es, als ich noch umnachtet war. Jetzt weiß ich und jetzt muss ich selbst für mein Wohl sorgen. In der Umnachtung. Aber ja, das weiß ich doch schon ganz schön, oder? Ja, aber ist es schön genug? Es ist möglicherweise zu schön, um wahr zu sein. Ja, wenn man weiß. Ja, wenn man weiß und Frau noch wartet. Das war jetzt aber ordentlich Sprung. Nein, es gibt natürlich im Traum relative Vorteile. Es gibt etwas, was traumhaft ist. Und man haftet halt am Traum damit. Desto schöner es wird, desto mehr haftet man dran. Es ist auch einzelhaft. Sobald du morgens wach bist, bist du in Einzelhaft. Du haftest an diesem Einzelnen. Und dann ist es traumhaft. Mehr oder weniger. Und manchmal ist das Traumhafte, ne? Du möchtest, dass es immer alles traumhaft ist. Ja. Und wenn du halt Erfolg hast mit deinen Bemühungen, machst du den Traum mehr und mehr real. Es ist also kontraproduktiv ist eigentlich. Würde? Dieser real ist. Ne? Träum weiter. Ja, schön zu träumen. Ja, mach doch. Ja. Tun wir ja jetzt gerade. Ich weiß nicht, ich kenne keinen Traum. Weil das, was den Traum kennt, ist Teil des Traums. Also wer tut hier was? Und wer träumt hier? Ist der Parabrahman, der absolute Träumer, getrennt von seinem Traum? Und wer tut dann so? Und was und wer träumt wo? Kennt der Parabrahman sich und damit auch den Träumer und damit den Traum? Oder ist alles nur Gespinst? Das Gespenst kennt das Gespenst und kein anderer muss es kennen, das was Gespenst. Dieses gestruckt, verstruckte, strukturierte Etwas. Es struckt und struckt dahin. Ja, welche Spinne muss jetzt aufhören zu spinnen? Und welches Netz muss sich zusammenziehen? Ich muss ja nicht denken, wer denkt. Denkst du doch andauernd. Ja. Was denn? Was denkst du denn? Das kommt wie kann Gedanke sein ohne Denker? Ja, genau, diesen Gedanken brauche ich ja nicht. Aber schon der Denker ist ein Gedanke. Obwohl du ihn brauchst oder nicht brauchst, er wacht immer wieder auf. Ich bin sozusagen wirklich im Denken, wenn ich denke. Wie wirklich? Wer ist wirklich wo, was? Wer braucht es nicht? Wer braucht das nicht? Ja, genau der. Ja, wer denn? Der zeig mir mal. Der was? Der hat die Frage jetzt gerade wieder stellt. Der braucht das? Ja. Oder braucht das nicht? Der denkt ständig darüber nach, wer denn jetzt denkt. Du denkst das? Du denkst ständig darüber nach, wer das denkt? Du hast das, bringst das gerne. Nee, ich bringe das Gedanke, aber nicht den Denker, weil der Denker ist Teil des Gedenkens. Ja, genau. Ja, aber der Gedanke, der Denker kommt genauso wie der Gedanke von selbst und geht von selbst. Der Denker ist immer genau das, was... Der Denker hat nie was gedacht. Was denkst du denn überhaupt? Was denkt er denn überhaupt? Was denkt er denn? Denkst du? Oh, wisst ihr, kriege ich Kaffee, weil ich denke. Ich habe Kaffee gedacht. Nächster Moment der Realisation. Der nächste Schluck Kaffee. Passiert bei dir schon alles von selbst? Ja. Ich bin das HB-Männchen. Überfrage. Ah. Du hast früher immer wieder über die Nüchternheit referiert. Nüchternheit gesprochen. Die Nüchternheit, die keine Nüchternheit kennt. Und den Besoffenen, der morgens wach wird, der schon besoffen ist von sich selbst, mit seinem geschwängert von seinen eigenen Ideen. Die Idee, die von Ideen umringt ist. Die Nüchternheit, die keine Nüchternheit kennt, da kann Hunger, oder? Ist die Nacktheit, die keine Nacktheit kennt. Oder das, was die Nacktheit ist. Nacktheit vom Dumpf. Nacktheit ist die Abwesenheit, eine Anwesenheit von einem, der weiß oder nicht weiß, was er ist. Das ist die Nacktheit selbst. Und das ist die Wirklichkeit, die natürlich aber nicht vermeiden kann, zu träumen von einem Nackten oder Nicht-Nackten oder irgendetwas. Und somit da wieder vom Das ganze FKK-Gebilde. Und somit da wieder vom Hunger. Ja, er hat einen Hungertraum. Ja, weil ich hatte mich gefragt, ob das in einem Zusammenhang stehen mag, der Hunger und die Nüchternheit. Ne? Nee. Nein, das ist ein Kopf. Das ist Kopf. Ja. Schuss. Da habe ich eigentlich immer nur einen Hinweis, Kopfschuss. Das schießt rein und schießt raus. Darum haben wir auch 7 Löcher im Kopf. Sag mal in Wienerisch, hast du einen Schuss? Du bist zum Schießen. Warum schießt das sein? Ja, die Ente, die... Man schießt auf sie und dann wacht sie wieder auf. Egal wie viele Löcher sie hat. Das löchert dich jetzt aber. Ja, jetzt habe ich doch meine Schwarz. Die Vergangenheit, die Zukunft und die Gegenwart vor mir. Ist das jetzt die Realisation, dass ich reiner Kaffee bin? Habe ich jetzt im Satz gelesen? Wenn ich jetzt alles ausgetrunken habe, dann sehe ich den Grund. Da ist keiner. Hm? Dann lese ich euch im Satz ein vor, wie ihr euch absetzen könnt. Das Absetzen. Ich hab schon gehört, du kannst sehr gut orakeln. Ja? Ja? Wie denn? Na gut, ne? Was habe ich denn gemacht? Die Show hat zum Beispiel gesagt, du kannst fantastisch Karten legen. Ja, ich bin ganz froh. Aber Sichtigkeit wurde gesprochen bei dem Talk in Deutschland. Nein, das letzte Mal habe ich mit Energie, mit dem Prakash in irgendwo. Prakash? Ja. Nein, letztes Mal in München oder vor 1-2 Jahren habe ich selbst gewundert, dass ich. Da war am Frühstück, da hat mich irgendwas gestört, was der Autobesitzer gesagt hat, mit dem ich normalerweise zum Talk fahre mit dem Auto. Irgendwas war nicht. Ich dachte, du weißt gar nicht. So, heute fahre ich nicht mit deinem Auto. Mache ich einfach nicht. Ich fahre mit der Bahn. Wieso? Du kannst das Auto nehmen, ist doch viel bequemer, fährst rein, raus. Nein, ich fahre heute mit der Bahn. Ja, ich fahre mit der Bahn und komme abends zurück. Oh, du wusstest das! Ein Jahr altes Auto, VW, Golf, Motorbrand oder Dings, Kolbenfresser, total kaputt. Du wusstest das! Warum hast du nichts gesagt? Ich wäre doch gar nicht gefahren heute. Dann sagen sie, du musst noch erzählen, dass du keine Intuition hast. Ja, ich habe die auch nicht. Jawohl. Wenn's einfach so ist, ist es so. Aber da habe ich mich selbst gewundert. Ich so, geht doch. Macht aber nichts. Nein, solche Sachen passieren halt oder nicht. Oder irgendwas. Aber du hast dich gewundert, dann war es vielleicht ein Wunder. Ja. Leg mich jetzt aber wunder, was du mir erzählst hier. Warum wundert dich das? Ja, weil es, weil es nichts Neues ist. Ja, das ist klar. Das wäre ein Wunder, das ist nicht das Wunder. Eigentlich müsste es ja immer was Neues sein, was kommt, aber kommt nicht. Ich überlege jetzt aber. Ja. Streng dich mal an und sag mir mal was, was wirklich von dir kommt. Ja, aber das ist ja alles von mir. Das war abgelesen, das war von irgendwo geklaut, das war alles nur geklaut. Alles. Und ich sage das Gleiche, ist alles nur geklaut. Aber immer von mir selbst. Wer hat die bessere Quelle? Was? Neckermann. Neckermann. Neckermann. Er kann besser klauen. Ja, es gibt, nur bessere Diebe und schlechtere Diebe. Aber ihr wollt euch alle vom Acker machen. Ackermann. Der wird auch noch dafür bezahlt. Abstand kriegen. Ihr wollt ja noch die Erleuchtung als Abstand kriegen, wenn ihr diese Wohnung verlasst. So ein Erleuchtungsabstand. Damit's euch, dann hinterher geht es mir nur noch gut. Der Erwachtenzuschlag. Ja, das steckt doch dahinter in der Idee. Wer will denn erleuchtet sein, weil es keinen interessiert? Ja. Nee, ich frage nur, du Schäfer, du bist erleuchtet und keiner will es wissen. Noch niemals du. Gibt's ja niemanden. Verrückt, ne? Du sehnst dich nach etwas, was du gar nichts mit anfangen kannst. Weil die meisten Erleuchteten müssen ja das ihrer Freundin erzählen. Das Erlebnis, das war so tief und da war keiner. Ich habe es genau gemerkt, dass da keiner ist. Da sind wir jetzt wieder, ich wundere mich da auch nicht, weil jeder hatte mal dieses, da ist keiner, Erfahrung. Jeder hatte die. Und dann kommt er wieder und erzählt es jedem. Dich gibt's gar nicht, mich auch nicht übrigens. Und wer will es wissen? Ich will es nicht wissen, du willst nicht, aber wir müssen uns darüber unterhalten. Das ist sehr wichtig jetzt. Uns gibt es nicht. Das nennt sich, es fehlt einem eigentlich nur der dritte Mann für Skat. Sonst spielt man Doppelkopf. Oder Bauernskat nennt man. Naja, zurück. Weiter geht's. Im Hühnerstall. Die Leiter ist beschissen. Das nennt man Leben. Und man möchte natürlich immer oben sein, weil die da oben, die haben saubere Köpfe. Die erleuchteten Hühner. Sie gucken aus der Scheiße raus. Ja, wann kommt der Hahn? Das fragt sich der Hahn auch schon lange. Ja. Wann kommt denn mal wieder der Hahn? Zum Hahnsprung. Der muss hochspringen, weil die erleuchteten Hühner sitzen hoch heutzutage. Muss man nicht langsam hocharbeiten. Ach, ist das alles nur ein Witz. Ja, noch was vom... Von hier? Von mir gibt es noch viele. Nein, ich spreche gerade zum Blauen. Nein, ich weiß nicht so nicht. Du weißt viel, aber das möchtest du jetzt nicht verraten. Ne? Nein, ich habe keine Ahnung. Da haben wir alle sehr viel von. Von der Ahnung haben wir alle zu viel. Von keiner Ahnung. Aber wir haben alle Ahnung. Das reicht ja schon. Ganze Menge. Also sobald man Ahnen hat, ist man schon verdammt am Arsch der Welt. Ja. Solange mal bald eine Mutter oder ein Vater einen erzeugt haben, boah, wenn man vom Zeuger gezeugt wurde, Gott, dann möchte man natürlich meditieren, damit man zum reinen Zeugen wird und nicht etwas Gezeugtes ist. Hört sich auch gut an, ne? Ich bin jetzt der reine Zeuge, der ungezeugte Zeuge. Wunderbare Sätze gibt es dafür. Also nicht etwas Gezeugtes, Menschliches, Körperliches, Idee, sondern das, was der Zeuge von allem ist, aber nie gezeugt wurde. Das Ungeborene. Und schon trennt man sich wieder. Wahnsinn. Dann denkt man, oder man sagt, ich bin das Ungeborene, aber wenn es Ungeborene ist, gibt es natürlich auch Geborenes. Also die Trennung setzt sich fort. Total wieder verrückt. Dann bin ich die Leinwand, auf der die Projektionen tanzen, aber die Leinwand ist immer unberührt und vollkommen reiner Zeuge, Gewahrsein. Schon wieder Trennung. Also alles, was man sagt, bestätigt nur die Trennung. Möglicherweise temporär kannst du dann die Leinwand sein und hast durch Erfahrung, durch Erkenntnis, bist du einfach so still geworden. In deiner tiefen Meditation verweilst du im Leinwandsein. Da wandelt sich gar nichts mehr. Ich bin jetzt einfach nur ich bin mir selbst auf die Leinwand gegangen. Auf den Leim gegangen. Jetzt hafte ich an der Leinwand. Und irgendwann löst du dich wieder, weil der Leim hält nur so lange, wie er hält. Und man findest dich wieder hier auf dem Marktplatz und musst weitersaufen, den Scheiß. Du triffst sie alle wieder hier. Die ganzen Leinwände. Die ganzen Zeugen. Die wollen sich nämlich auch wieder überzeugen, ob es wirklich nicht so gut ist hier vorne. So eine kleine Interesse wacht in ihnen auf. Wie es da vorne wäre wieder. Weil da hinten ist vielleicht ein bisschen langweilig. Auf die Dauer immer nur Leinwand sein. Ne? Ohne Einwand. Ja, dann auf einmal hast du wieder einen Einwand. Packst dich wieder. Eine Wand, zwei Wand. Wie viele Wände braucht der Mensch? Die Zellwand. Ist dann der Einzeller, der sich wieder den Gürtel so eng schnallt, dass er wieder zu zwei wird. Wie bescheuert muss ein Einzeller sein? Ne? Oder wie traurig und einsam, dass er sich den Gürtel so eng schnallt. Dann teilt er sich. Und sagt, ach, du auch Zelle, ich auch Zelle. Das ist die Zellulitis, fängt er an. Das Zellulitis des Seins. Zelle ist. Gut. Weiter im Programm. Von der Mütze was? Nee. Von mir? Ja. Zum Beispiel, das heißt, sagst du, dass alles eine Illusion ist? Nee, sage ich nicht. Nein. Weil wenn ich sagen würde, alles ist Illusion, dann würde ich so arrogant sein zu sagen, denke ich wäre keine und alles was andere ist Illusion. Also es gibt nur Illusionen, nennen die Welt Illusionen. Also das, was du bist oder deine Natur oder die Natur, die nicht verschieden ist von meiner oder was immer, die würde nie sagen, was wäre. Es würde nie etwas definieren als Illusion oder nicht Illusion, real oder unreal. Also die Realität würde die Realität nie bezeichnen als Realität. Also auch das Unreale nicht als unreal. Also nur im Unrealen gibt es einen unrealen Definierer, der etwas anderes als unreal bezeichnet. Okay, ich verstehe das nicht. Das heißt, ich habe mal gehört in einem Interview, dass du zum Beispiel Peyote genommen hast, diese Droge. Kaktus. Diesen Kaktus. Ich wollte den Scheißer loswerden und habe Kaktus genommen. Und dann, ja, man weiß, dass es große Illusionen gibt dann, dass es irgendwelche... Nö, es öffnet die Schwingen der Wahrnehmung, nennt man das. Aber ich meine, diese Welt ist so anders von dieser Welt. Und würdest du das nicht als Illusion bezeichnen? Nein, nein, dann gehst du nur in eine andere Dimension. Das heißt nicht, dass die reale oder unreale ist. Du würdest nichts bezeichnen als real oder als unreal? Nein. Nein. Wenn überhaupt, dann ist alles unreal. Was immer man bezeichnen kann. Aber besonders der Bezeichner ist unreal. Der Bezeichner kann unreal sein. Nein, nicht kann, der ist schon unreal. Und was immer er bezeichnet als real oder unreal, ist unreal. Aber auch ohne, dass es bezeichnet, sitzen wir... Auch der nicht bezeichnete Bezeichner ist unreal. Da gibt es kein Entkommen. Das Falsche kann dem Falschen nicht entkommen, auch wenn es ruhig bleibt. Auch ein falscher Frieden wird immer ein falscher Frieden bleiben. Auch wenn man so lange geübt hat, dass man sich nicht mehr rührt. Reden wir über den Frieden, oder? Nee, wir reden über das, was man bezeichnen kann als Frieden. Also über etwas, was man definieren kann als Frieden, was im Gegensatz zum Krieg ist. Weil der Frieden kennt keinen Frieden, der kennt weder Krieg noch Frieden. Die Natur von Frieden ist nicht verschieden von der Natur von Krieg. Aber das, was Frieden kennt, ist natürlich in sich schon wieder relativ zum Krieg. Und wenn jemand verrückt ist, würdest du nicht sagen, dass er irgendwie... Dann würde ich mit ihm reden, wie mit dir. Von einem Verrückten zum anderen Verrückten. Ich hab nichts zu verlieren, wenn ich mich als Verrückten erfahre und mit einem anderen Verrückten spreche. Und ich habe nichts zu gewinnen, wenn ich jetzt die Erkenntnis habe, dass es weder mich noch dich gibt. Ich habe nichts einen Vor- oder Nachteil. Also für das, was ich bin, gibt es weder Vor- noch Nachteil. Und ich kann das nicht verlieren, was ich bin, obwohl ich mich als Verrückter jetzt erfahre und zu einem anderen Verrückten spreche. Habe ich nichts zu verlieren daran. Also es macht mich nicht weniger. Und deshalb muss das auch nicht gehen oder anders sein. Es ist halt, wie es ist dann. Und das wechselt dann in etwas anderes. Aber das andere macht mich auch nicht anders. Oder mehr oder weniger. Und dann gibt es wieder das Nächste, was auch wieder, wie immer ich mich erfahre, es macht mich nicht mehr oder weniger, als was ich bin. Es gibt keine Angst. Da gibt's die Erfahrung eines Ängstlichen, aber die Erfahrung eines Ängstlichen mit Angst oder ohne Angst macht mich auch wieder nicht mehr oder weniger. Zu sagen, es gibt da keine Angst, ist auch schon wieder einer zu viel, der keine Angst hat. Ich habe keine Angst vor der Angst, kannst du sagen. Also das, was ich bin, hatte nie Angst vor der Angst oder einem Ängstlichen. Aber es braucht nicht die Abwesenheit von Angst, um zu sein, was es ist. Eigentlich kennst du ja auch sonst gar keine Angst. Du hast eigentlich nur eine imaginäre Angst vor der Angst. Wenn es dann da ist, gibt es die gar nicht mehr. Ist ja nur eine Vorstellung, eine Fiktion. Du denkst ja nur, dass du denkst, wenn du denkst. Da denkt ja keiner. Keine Ahnung, was das ist. Energie, die den Denker denkt, das Denken denkt und das Gedachte denkt. Vorstellt, kannst du sagen. Also das, was die Wirklichkeit sich verwirklichend als ein Denker verwirklicht, als Denken verwirklicht und Gedachtes verwirklicht. Aber da gibt es keinen Denker, der jemals was gedacht hat. Schon der Denker ist eine Vorstellung. Und wie kann eine Vorstellung aus sich selbst was schöpfen? Wie kann ein vorgestellter Schöpfer jemals etwas schöpfen? Wie kann ein kreativer Geist jemals etwas kreieren, wenn schon der kreative Geist kreiert ist? Was kreiert den Kreierer? Was kreiert den Schöpfer? Und kann etwas Kreiertes selbst etwas kreieren? Fragen über Fragen. Also wie kann man einen beschuldigen, der nie was getan hat? Man kann, sehen wir ja. Aber ist das jetzt? Wie kann man einem Denker Schuld geben, was er denkt, wenn er schon selbst etwas Gedachtes ist? Fragen über Fragen. Wo ist Schuld und wer muss dann sühnen dafür? Was ist die Ursünde? Auch nur gedacht. Wenn du die Welt nicht denken würdest, gäbe es sie doch gar nicht. Wenn du den Tisch nicht denkst, gibt es den Tisch gar nicht. Den siehst du gar nicht. Wenn du den Namen niemals kennst von etwas, ist es gar nicht in deinem Blickfeld. Als Kind, als Baby siehst du, was siehst du da? Reines Licht, Gewahrsein, da ist gar kein... Und dann irgendwann, mehr oder weniger, siehst du die Lippe sich... Dann kriegst du auf einmal Interesse, was ist das denn für ein Scheiß? Und hinterher ist, war es dein Vater. Und dann wird es noch beschissener. Diese Fratzen, die da immer bettern und einen erzählen wollen, dann kommt irgendwann mal diese Flasche, an der du dann nuckelst, okay, das geht dann noch, aber diese Gesichter, die man sich dafür angucken muss. Furchtbar. Dieser Nippel, den man noch saugen kann, okay, das geht ganz natürlich, man ist ja eh schon ein Säugling, also ein Zacker. Bedeutet das dann nicht, dass wenn es mich nicht gibt oder dich nicht gibt, dass es dann die Welt auch nicht gibt? Genau. Ja? Ja. Wenn es dich als relative Person nicht gibt, gibt es auch keine relative Welt. Da gibt es nur das, was sein ist, was jetzt und immer da ist. Nur wenn es dich als relativen Menschen gibt, dann gibt es auch eine relative Welt. Du schaffst dir die Welt, sonst ohne dich gibt es die Welt gar nicht. Weil ohne dich gibt es nur das Sein. Nein, das ist, nimmst du jetzt wieder persönlich. Das funktioniert auch nicht. Das entwickelt. Nein, wenn lass sterben, was sterben kann und sei, was du bist, dann gibt es nur das, was selbst ist, was gar kein Selbst kennen muss. Das gibt's. Das muss es nicht geben. Das muss es nicht geben, damit es es gibt. Weil die Idee von geben und nicht geben gibt es nur, weil es dich gibt. Und wenn es den nicht gibt, der die Idee von geben und nicht geben hat, gibt es noch niemals... Dann interessiert es auch keinen mehr. Wie nie. Nee, das stimmt schon. Wenn es dich nicht gibt, gibt es keine Welt. Wenn es dich als Lebenden gibt, gibt es auch kein Leben. Also nicht die Idee von Leben. Ohne das eine gibt es auch das andere nicht. Aber wenn es dich gibt, gibt es auch die ganzen Ideen. Also in der Anwesenheit gibt es dich und auch die Welt. In der Abwesenheit gibt es dich nicht und auch die Welt nicht. Und keinen kümmert. Es gibt nur in der Anwesenheit von einem Kümmerling, der sich um das kümmert, weil es ihn gibt, gibt es die Welt und alles, was damit folgt. Dann braucht er Kümmerling, Kümmerling, Kümmerling. Auch wenn es keinen interessiert, warum kannst du nicht klar sagen, dass es das gibt? Was gibt? Dass es gibt. Was gibt? Was das ist? Gibt's morgen wieder. Morgen kommt aber nicht. Das Schlimme. Gibt's morgen. Als das, Zukunft. Das ich bin, aber das, gibt's. Aber gibt's morgen wieder. Aber morgen gibt, kommt nicht. Warum kann ich nicht sagen, dass es gibt? Dass es ist. Wofür? Das, was das ist, braucht es nicht. Und das, was jetzt braucht, dass ich ihm sage, dass es es gibt, interessiert mich nicht. Ich brauche es ja nicht, aber... ich will nur wissen, warum du es nicht sagen kannst. Weil aus meiner Wahrnehmung ist es nicht leugnbar. Oder es ist... Du kannst es leugnen oder nicht leugnen, es macht nichts. Es ist so und so. Es ist weder noch. Aber es ist weder noch. Weder noch. Es ist so und so. Da ist schon wieder einer, der das so und so. Mr. So und so. Intellektuelles Verstehen zählt leider nicht. Aber es ist. Was? Aber es ist doch nicht. Das, was immer ist. Ja, alles, was ein Avatar ist, alles, was mit Aber anfängt, ist zweifelhaft, das weißt du. Ein Avatar. Ich bin doch aber da. Es muss mich doch geben. Es gibt's doch. Ein aber da. Ich spür's doch. Ja, ich merke mich doch. Ich bin's doch. Jeden Morgen wache ich damit auf. Es ist doch nicht überflüssig. Oh doch. Das nennt man Fear. Das nennt man False Evidence Appearing Real. Falscher Beweis, ist ein falscher Beweis. Dass du es angreifen kannst, beweist eigentlich, dass es nicht gibt. Dass es real sein kann. Aber du denkst, weil du es begreifen kannst, gibt es das. Weil du eben der in der Idee bist, der Verrücktheit, dass der Begreifer wahr ist, dann ist auch das Begreifen das Begriffene wahr. Also es fängt falsch an und dann muss das Falsche sich immer wieder bestätigen in seiner Falschheit. Es bestätigt sich ständig, weil es ja sich begreifen kann. Man nannte das Ego auch den Greifer. Das war ein schöner Film, ne? War 60er. Edgar Wallace, der Greifer. Was bist du denn? Ego? Nein, ich bin Greifer. B-Greifer. Und hinterher noch ein B-Greifer. Eigentlich möchte ich ein A-Greifer werden. Aber analog hat mir nicht gefallen, ich bin jetzt ein B-Greifer. Weil meine Mutter hieß Anna und die log immer, also analog ging nicht. Meine Mutter konnte ich auch nicht begreifen, also jetzt bin ich ein B-Greifer. Oder Verkneifer. Gott, wisst ihr, was immer man sagen kann, ist was? Durchfall des Seins. Ja? Es fällt immer alles durch. Das ist das Schöne, alles Durchfall. Alles verbale Diarrhea. Und es stinkt. Ja, weil der Stinker da ist. Weil der Stinker, wo der Stinker ist, stinkt es einfach. Das nennt man Instinkt. Also alles, was man schmecken kann, riechen kann, irgendwas, kannst du nicht sein. Alles, was du weder sehen, riechen, schmecken, was immer mit deinen Sinnen wahrnimmst, besonders der Wahrnehmende, den du wahrnehmen kannst, ist nicht das, was du bist. Mehr nicht. Ist doch so einfach, was man nicht machen kann. Das kannst du sein, aber du kannst es nicht werden. Das ist alles. Und egal, was du tust oder nicht tust, wird dich nicht zu dem machen, was nie geworden ist und das aber nie vergehen wird. Und alles, was wirkt und vergeht, wirkt und versteht. Der ewige Würger, das Halstuch. Das hängt mir alles zum Hals raus. Mein Tuch. Heißt das Tuch, weil es getan ist, gemacht ist? Tuch fürs Ich? Das Handeln muss eigentlich Tuich heißen. Ne? Ich habe mir da mein Tuich an. Nicht selbst gehäkelt. Gut. Spaß ist das Einzige, was sein muss. Kannst du nicht verhindern, den Spaß. Diese göttliche Komödie, weil was immer kommt, ist öde. Das ist die Komödie. Die Wüste des Seins. Die Wüste, Gabi. Gobi. Also geh und sei. Gobi. Wenn er mir keine Fragen stellt, ich denke so. Ich brauche so kleine Stützpfosten, wo ich dann noch... Du denkst? Was? Es denkt sich so. Man muss halt. Ja, man muss nicht sagen, dass die Sonne nicht aufgeht. Weil das wäre das Prinzip. Man kann immer noch sagen, die Sonne geht auf, obwohl die Erde sich dahin dreht. Die Sonne geht nie auf. Aber man sagt es immer noch. Du kannst also auch immer noch sagen, ich denke, obwohl es totaler Schmarrn ist. Ich hätte dann einen Schmarrn. Martin. Eine Frage. Martin. Martyrium. Was habe ich jetzt noch? Ja, was man zu vergessen kann. 10% und 90%. Also lang war 5% bei dir. Manchmal 5, manchmal 5, manchmal 10. Wenn zum Beispiel... Bei 11% gehst du schon eintrinken. Aber wenn heutzutage Menschen einen immensen wirtschaftlichen Druck haben, glaubst du denn, dass die weitaus mehr als 10%? Nee. Nachdenken, wie zahle ich die Miete, nee. Verliere ich mein Haus? Es sind nur die Sorgen wechseln, aber nicht die Quantität von Sorgen. Wenn du materiell nicht, dann ist es einfach die Freundin, um die du kümmerst, oder dein Freund oder irgendetwas. Die Art und Weise, wie du dich sorgst, wandelt sich, aber nicht die Quantität von Sorgen. Erscheinen aber manchmal schärfer oder milder. Das hat mich verleitet, ob es... Habe ich ja gerade versucht, dir zu sagen. Wenn es 11% ist, dann gehst du schon in die nächste Kneipe und versuchst, hier wegzutrinken. Und dann war noch eine... Maste Kneippkur. Und zu den 90% der sogenannten Abwesenheit... Nicht Abwesenheit, es ist einfach Automatik. Okay, weil das hat... Tun ohne Tour. Es ist immer noch Anwesenheit, aber es ist ein Handeln ohne Handelnden. Und 10% ist dann ein Handeln mit Handelnden. Also eine Aktion mit einem Aktionär, der dann eben auch eine Dividende rauskriegen will aus dem, was er tut. Weil wenn man zum Beispiel Tätigkeiten irrsinnig unaufmerksam verrichtet... Ja, wenn man Auto fährt, 15 Autobahnen. Ne? Nein, es geht doch nichts in die Hosen. Na, das geht genauso in die Hosen, wenn du aufgepasst hättest. Weil gerade in dem Moment hättest du weggeguckt. Nein, wir ziehen ans Gucken, wenn wir... Ach, man kann auch Aufmerksamkeit im Scheiß sagen. Hör auf. Nee, drum war ich so. Hör auf. Also hör nicht zu, hör auf. Lausche. Lausche. Du bist ein Lauscher. Lauschangriff. Da gibt es jetzt eine Werbung bei uns, wo so kleine Schweinchen sagt, spitzt eure Schweinsohren. Spitzt eure Schweinsohren. Und das jetzt hört dann und passt auf, dass keine Bayern in der Nähe sind. Die mögen die Knorpel. Meine Mutter auch, die hat auch immer die Schweineohren. Ich konnte es nicht sehen. Wenn du da zuguckst, wenn einer Schweineohren ist, da graulst dir Waldschwein. Ne? Das knorpelt da. So eine Mutter. Oh. Gut. Wo waren wir? Schwein gehabt? Sparschwein? Jetzt werfe ich wieder Schweine vor die Perlen. Schweine. Ja, so macht man sich Freunde. Ich habe auch ein Sparschwein mitgebracht. Gut. Ja, ich will fragen. Ja. Du beschreibst in einem Interview, dass du Kopfweh hattest und Schmerzen hattest. Migräne. Was ist das? Was passiert da? Was ist dir da passiert? Das passiert, was Ramana hat, das bezeichnet der Elefant, der aus der Hütte möchte. Also das Bewusstsein, das kosmische, unbegrenzte Bewusstsein empfindet sich als begrenzt in einem Körper und möchte aus ihm austreten. Und da gibt es natürlich einen Überdruck. Und das nennt man Migräne dann. Das ist dann wie so ein Helm, den man aufhat. Ständiger Helm, der dann richtig... Und die Wahrnehmung total fixiert auf diesen Schmerz. Und dann durch die Akzeptanz des Tunnels, also der Kleinheit, löst sich der Druck vollkommen auf. Das ist so ungefähr, wenn der Uishtra dann in der Hölle und die Hölle akzeptiert hat, also das, diese Getrenntheit und Hölle, wo immer, und mit der Akzeptanz gibt es die Hölle nicht mehr. Dann löst sich halt auch der Druck auf, weil dann ist die Intention nach Weite weg. Und dann hört es auf. Das war wirklich wie ein... Von einer Sekunde zur anderen war es weg. Also wo die Akzeptanz einfach ohne Akzeptieren ist. Weil vorher habe ich versucht, es zu akzeptieren, aber es funktioniert nichts. Nichts funktioniert. Aber da, wo dann ganz, keiner weiß warum, einfach Akzeptanz, bei dem kannst du jetzt wieder Gründe finden. Auf einmal ist Akzeptanz da, durch irgendein was auch immer, und dann Druck weg. Das nennt man Wunderheilung. Ja, aber es war lustig. 10 Jahre mehr oder weniger Kopf, kaum Funktionalität, noch mehr oder weniger, man hat sich so. Und auf einmal, peng, weg und man alles für nichts und wieder nichts. Ganzen Schmerzen, man vorher hätte immer auch gedacht, oh, jetzt habe ich aber in Kundalini oder so, jetzt ist schon was wach und das ist jetzt der Anfang von irgendwas. Man denkt sich, man bildet sich ja viel ein, um sich schön zu reden. Weil man mit Leiden muss man durch, man muss durch die Hölle, die dunkle Nacht der Seele und dieser ganze Zeug, was einem da eckt. Und dann wie aus dem, out of the blue, also aus dem Blauen raus, pupp, Akzeptanz, alles weg. Ohne Vorbereitung, also alles, was man da vorher getan hat, nicht deswegen ist es, es war einfach, weil es da war. Nicht wegen etwas. Also da hat nicht jemand akzeptiert, sondern es war Akzeptanz. Da ist Akzeptanz auf einmal und das ist dann, das löst alles auf. Auch den Auflöser löst es auf. Aber vorher versuchst du es halt zu akzeptieren mit irgendwas. Meditation vielleicht sogar. Nee, alles was du mit Pillen oder sonst was, aber das ist keine Chance. Da, also Ramananda ist wirklich, wo der Elefant sich eben in der Hütte befindet und da raus will. Also das ist auch nicht der Akzeptanz, die jemand erreichen kann, sondern die... Nee, die immer da war. Die einfach... Es hatte wie ein Wunsch, der aufgegangen war, also der Weite, und auf der einmal war der Wunsch, hat sich aufgelöst in der Akzeptanz, die auch immer da war. Also nicht etwas, was dann mehr geworden ist oder weniger. Also der Wunsch hat sich einfach erlöst, weil er eben in dem Moment erlöst wurde. Auf einmal. Auf einmal. Das hätte... Na, es war, ich kann hier wieder eine Geschichte draus machen, weil ich habe ja die Mahabharata 2-3 Wochen, weil es ist eine lange Geschichte, 16, 18 Stunden von diesem Peter Brooks da. Und sitzt du da und das Einzige, was du machen kannst, in dem Ding kannst du eh nur Fernseher gucken. Entweder die Börse oder irgendwas. Und wir sind beim Rumseppen einfach mal da hängen geblieben bei WDR 3. Ich hätte auch sein, ich hätte in dem Tag hätte es gar nicht gesehen. Und 10 Minuten später. Also ist alles, wenn überhaupt bestimmt, dann war es so, muss so sein. Also nicht, weil ich dann Fernsehe, sondern es war genau so, bumm. Und dann siehst du die ganze Sache, dann bist du voll der Arjuna, der von Krishna unterrichtet wird und die ganzen Bharata und Bhagavad Gita und bumm und alles hammert auf dich ein und du bist gar nicht mehr der Karl, du hörst einfach nur noch der Mahabharata zu, der größte Berater, den man finden kann, Mahabharata. Und auf einmal ist man gar nicht mehr der Arjuna, sondern man wechselt einfach mal kurz zum Bruder, Uishtra. Arjuna ist dann schon irgendwo, und dann geht man da den Himmel rein, dann sitzen alle deine Feinde, sagt, nee, da will ich nicht sein. Nee, ich will zu meiner Familie, meine Freunde, oh, die sitzen in meiner Hölle, ah, egal, wenn es die Hölle ist. Ja, dann fragt dich der Krishna da, oder ja, wenn das jetzt nicht mehr aufhören würde. Ist mir auch recht. Da war einfach keine Tendenz von Vermeidung mehr. Mehr nicht. Das nennt man Akzeptanz. Sei es, wie es ist. Fertig. Und da löst sich der ganze Druck, wie in einem wie ein Furz im Wind. Der ganze Druck verschwindet. Ich habe die Geschichte zufällig gestern gelesen. Die Mahabharata. Ja, weißt du? Man bereitet sich scheinbar darauf vor. Aber scheinbar. Aber alles führt, also alles, was war bisher, führt zu diesem Moment. Da kann man natürlich auch die Verführung, dass man eine Geschichte macht, ist natürlich sehr groß. Aber sie ist nun mal genauso eine, also eine Unvermeidbarkeit von dem, was gerade ist. Weil alles so war, ist es, wie es ist und es wird sein, wie es sein wird. Und nicht eine Sekunde früher. Man versucht immer, der Bauer zu sein, der morgens rausgeht und am Gras sieht, damit es schneller wächst. Das nennt man Suchender. Aber egal wie stark man zieht, es wächst so schnell, wie es wächst. Man versucht auch immer Dünger drauf zu hauen. Manchmal düngt man es, man meditiert so viel, man düngt es so viel, es düngt einem. Dann hat man ein Maximum erreicht, bloß beim Maximum bricht es wieder in sich zusammen, weil das Gesetz des Maximums sagt, dass wenn es überdüngst, bricht die ganze Pflanze kaputt. Das nennt man dann ab in die Psychiatrie. Dann brennt die Kundalini durch oder so. Man war bei so viel Kundalini-Meistern, dass eben die Birne durchknallt. Aber auch das war genau bestimmt. Keine Chance der Vermeidung. Ja, man raschelt sich, was raschelt im Stroh? Das ist die Magd, die raschelt schon. Warum heißt die immer Magd? Weil die immer mag? Wenn der Bauer kommt, mag die Magd. Die Frau vom Bauern ist ja nicht immer so. Aber die Magd hat ja auch keine Chance. Ne? Also sind wir alle Mägde des Seins? Fragt das Sein vielleicht gar nicht, ob wir es mögen oder nicht mögen? Und ein Erwachter ist, der tut so, als wenn er es mag. Und ein Unerwachter, der denkt noch, er könnte was dagegen tun. Aber beides sind. Möchte gerne. Er möchte gerne, aber kann man wieder nicht. Sich gegen das wehren, was eh schon ist. Das nennt man möchte gerne. Das ist furchtbar. Furchtbar schön. Nee, auch nicht das. Das ist einfach zum Fürchten. Und Weihnachten singt man dann, fürchtet euch nicht. Euch ist ein Kind geboren. Und jetzt haben wir Ostern, da wurde es dann geschlachtet. Von der Menschheit. Ja, Martin. Bei der Migräne, wie ist dir da gefühlsmäßig gegangen? War da nicht auch ein inneres, ein Aufbau? Da konntest du gar nichts, da konntest du gar nichts anderes fühlen als Migräne. Wenn du einmal Migräne gehabt hast, dann weißt du, es kennt, da sind Zahnschmerzen ein leichter Luftzug im Sein. Sag mal. Die ganze Aufmerksamkeit ist nur in dem. Das heißt, eine extra miese Stimmung dazu gibt es gar nicht mehr, weil das, das schon alles überrascht. Das ist, ja, das ist ein Schmerz, der jeder anderen emotionalen Schmerz banal sein lässt. Mhm. Aber warst du unleidlich mit deiner Umgebung? Nicht mehr als jetzt. Das meine ich so, nicht mehr als jetzt. Ja, da bei uns hast du aber der Tonart schon sehr. Ja, also über die 10 Jahre, da hat man sich schon. Abgeschliffen. Nee, das Schmerzensgeld. Haben wir schon genug Schmerzensgeld bezahlt? Nee. Nee. Reicht nie. Also jeder möchte ja, weil er möchte irgendwas als Kompensation haben, dass es ihm so schlecht geht oder so. Und das meiste ist, man denkt, irgendwann ist der Payday, also da, wo man bezahlt wird. Kommt aber nie. Für alle deine Bemühungen wirst du leider nicht bezahlt. Meistens wirst du bezahlt, indem Klappe zu, Affe tot. Das ist die Bezahlung. Werkzeug ausgedient, nächstes. Martin weg, kommt ein neues Martyrium. Und dann ist der Welt gelogen. Könntest du so sagen. Wenn du dir nicht dankst, es dankt dir kein anderer. Ja, und wann wir andere danken, nimmt man es oft gar nicht an. Ne? Bitte? Wenn einem dann wer dankt, sagt man, aber war nicht notwendig. Weißt? Mach doch nichts. Mach doch nicht. Passt schon. Ja. Lass stecken. Keine Ursache. Lass stecken. Lass stecken. Ah ja. Ja, aber man kann immer sagen, es wird passieren, was du dir wünschst. Nämlich, der Wunsch wird irgendwann weg sein. Also wenn die Klappe zugeht, ist er eh weg mit dem Körper. Und sehe es jetzt, er ist jetzt schon nicht mehr da, weil er irgendwann weg sein wird. Das ist alles. Also was sorgt man sich, ob der Sorger sich sorgt oder nicht sorgt? Der wird sich so lange sorgen, bis er sich selbst besorgt. Entsorgt wird, ja. Das Sein entsorgt alles. Es schafft den Sorger und schafft es auch wieder ab. Aber nicht eine Sekunde, bevor es klappt. Das heißt aber, wenn du den Schuss hörst, bist du schon tot. Die Kugel ist so schnell. Wenn du den Knall hörst, bist du schon weg. Das ist wie jetzt eigentlich. Du hast den Knall und wirst immer zuhören. Oh Gott, alles zu spät. Also die Ausweglosigkeit ist nicht so schlecht. Weder schlecht noch gut. Und das ist nicht so schlecht. Du hast nicht gesagt, zuerst die Hoffnungslosigkeit, dann die Hilflosigkeit. Das ist nicht verschieden. Das, so das ist eins. Also die Erfahrung. Nee, das ist verschiedene Begriffe für das. Selbstlosigkeit, Ichlosigkeit, Hoffnungslosigkeit. Du könntest sagen, die Natur von Sein. Die Losigkeit, das Absolute. Losigkeit ist Absolutheit, weil Losigkeit bedeutet, da gibt es nichts Zweites, an dem das Nicht-Anwesen der Erste gebunden sein kann. Also alles, was ist hier los, sagt man auch immer, alles, was nicht angebunden ist. Und das ist, was du bist. Du bist weder gebunden noch nicht gebunden, weil es da gar keinen gibt, der gebunden sein könnte. An etwas anderes. Das ist Non-Dualität. Es gibt nichts Zweites. Aber wenn es nichts Zweites gibt, gibt es auch nichts Erstes. Also dieser Intellekt, da ist das eine ohne Zweites. Ha, ha, ha, ha. Dieser Wunsch, nach übrig zu bleiben, als das eine ohne Zweites. Ha, ha, ha, ha. Das ist der kleine Trick, den man dann wieder an versucht. So eine Überlebensstrategie. Dann bin ich das eine ohne Zweites. Dann. Aber nur dann. Aber dann. Ran, ran, ran. Tran, tran, tran. Mir bleibt also nur die Lust des Sisyphus. Dir bleibt gar nichts. Noch niemals das. Nichts bleibt. Noch niemals nichts bleibt. Nichts ist noch zu viel und alles ist zu wenig. Es hört sich aber gut an. Mir bleibt dann nur noch der Sisyphus. Sisyphus. Ich rede dann nur noch fusselig vor mich hin. Ne? Ja, dieses tägliche den Stein rollt. Das Murmeltier das murmelt sich ständig ein. Ja, du rollst dich ständig. Das ist Steinrollen ist und du stehst mühsam auf deinem Bett. Aber du weißt schon morgens, dass du abends wieder drin landen wirst. Alles, was dir in der Zwischenzeit tut, lässt dich wieder da landen. Wenn du nicht gerade verreist. Ferien vom Bett machst. Eine andere Matratze. Aber du landest bestimmt an irgendeiner Stelle wieder auf dem Punkt, wo der Körper, die Energie so weit weg ist, dass auf einmal du zurück abdrehst, dich der Abwesenheit zuwendest und morgens geht es weiter zur nächsten Anwesenheit. Wie eine Stechuhr. Es sticht von vornherein. Da, wo Uhr ist, sticht's. Das ist nicht urig. Uri Geller. Nur dieser Christa ist schon weg. Guck, wie ein Engel. Kaum wachst du wieder auf, schon kommt der Bengel. Du musst nur über sie reden, schon merkst du, sie ist so sensibel. Auch im Tiefschlaf. Dein schöner Hinweis, auch im Tiefschlaf gibt es Christa noch, die hört zu. Daumen nochmal tief, tief schlaf. Das wäre die Abwesenheit von Christa, weil da gehört keiner zu, da holt es doch keinen raus. Aber Christa, tief schlafend, immer noch Sensibilität an sich. Ja? Und im tief, tief schlafen, schlaft man dann? Da ist kein Im. Das sind jetzt 10 Jahre Christa. Das ist eine Frage. Schlaft man im tief, tief schlafen? Störe ich noch einen im Tief-Tief? Das ist wichtig, weil dann muss man, wenn man das nicht tut, dann kann man dem Mann, mit dem man nächstes Mal zusammen im Bett liegt, sagen, ich war im Tief-Tief-Schlaf. Ich hoffe, du auch. Aber wo bin ich denn dann? Gibst dich jetzt? Christa. Wo bin ich denn dann, wenn ich nicht mehr bin? Wo bin ich denn überhaupt? Ja, wo bist du überhaupt? Wo ist Christ da? Ist Christ da oder ist Christ nicht da? Das ist eine Crisis. Das ist die Krise vom Christ. Da oder nicht da? Da Christus. Der Meister Christus. Auch als Christus hast du es. Oder das hast du nicht mehr alle? Christus. Christophilus nenne ich ihn. Den Stoffel. Stoffelchrist. Ungestopft. Was? Christophorus. Christo was? Christophorus. Christophorus. Vor dem Russen sein. Ach Gott. Jetzt vergaloppieren wir uns hier. Mit Christa kommt man immer auf solche Schienen. Schlaflehrer. Gönne uns deinen Schlaf. sei gnädig. Euer Gnaden schläft wieder. Na gut. Ja, noch Fragen? 5 Minuten haben wir noch. Dann ist mal wieder Pause. Pause vom Sein. Lila Pause. Keine falschen Hoffnungen. Nein, darum heißt es Lila Pause, weil jeden Moment, wo du dir eine Schokolade, bist du zu spät. Also hast du eine Pause vom Samsara, von dir selbst, weil mit der Schokolade im Genuss gibst dich nicht. Ist so, geht nicht. Du kannst nicht Schokolade schmecken und dich selbst. Keine Chance. Immer ein Zuckerl. Das ist immer das Zuckerl. Da, wo du Zucker schmeckst, schmeckst du den, das ich nicht. Also da, wo du trinkst, einen Schnaps, also wirklich was Scharfes isst oder irgendwie. Alles das, was diesen Geschmack, den Geschmack des Schmeckers übertüncht, ist so ein kleine Ferien vom Ich. Und darum essen viele Nüsse oder Scharfes. Weil beim Nussknacken, wenn du knackst, kannst du oben nicht denken. Ist der Denker weg. Gibt es keinen Denker. Darum Erdnuss, Erdnuss, Erdnuss. Das ist Erdung. Wie viel Nuss? Man könnte natürlich zunehmen dabei. Die haben dann schon andere Nachteile, aber Schokolade auch. Da kommt der Schokolade. Dann heißt es Schokolade. Und du bist verladen, Schokolade. Ab in die Lade. Was der Nutbush City Limit. Ja, oder Sex ist auch manchmal sehr nachtragend. Sport. Mit dem Baby auf dem Arm. Anfang war Spaß. Sehr spät. Trag mir das doch noch nicht so lange nach. Das eine Mal. Und das sollte eh das letzte Mal sein. Aber meistens beim letzten Mal kommt es raus. Dann hat man wieder den Nachhall. Ja, wer hat das noch nicht erlebt? Beim letzten Mal mit einer Freundin, ja, das eine Mal zählt ja, wir können ja einmal machen und dann gehen wir unserer Wege, trennen wir uns und dann auf einmal klappt's. Oder das letzte Mal war dann so schön, dass man sich nicht wieder trennen kann. Weil ohne Erwartung, wie es sein hat, ist es auf einmal wieder so schön, schon trennt man sich nicht mehr. Bis es dann wieder so schlimm ist, dass man sich wieder trennen will. Und dann das eine Mal noch, was ohne Erwartung ist und ohne Zukunft, dann ist es wieder so schön und immer wieder. Dann streitet man sich wieder, damit man wieder auf den Punkt kommt. Bescheuert, oder? Nur, dass man für eine Sekunde weg sein kann. Streitet man sich so lange. Oder nicht? Ist das was anderes, weg sein, wie die 90% immer weg ist? Die was? Ja, das versuchen doch einige. Das nennt man Quartalssäufer. Die sind ständig nur besoffen. Und wenn du besoffen bist, bist du weg. Ja. Aber meine Frage ist, man meditiert doch, manche meditieren, das ist das weg. Die wollen ja dann nur so auf 1%. Die gibt dann solche, die dann 2 meditieren und treffen, wie viel Prozent hast du denn noch? Also die Alkoholiker haben hochprozentige Methode. Und die Meditierenden, die machen immer so weniger Prozent ist besser. Und bei den Alkoholikern mehr. Das ist der Unterschied. Wegsein. Ist ja 90% weg. Ja, zum Beispiel Marathonläufer versuchen 40 Kilometer nur um weg zu sein. Weil nach 15 Kilometer, 18, 20 ist der tote Punkt, nennt man den. Und nach dem toten Punkt läuft keiner mehr. Ja, und das ist halt, warum machen sie Marathon? Weil sie den toten Punkt erreichen möchten. Denn die Abwesenheit eines Läufers. Also ist sehr anstrengend. Aber das wird mich wirklich jetzt interessieren. Ist das was anderes Wegsein als die 90% des Tages, die man ja sowieso weg ist? Nee, das ist gar nichts anderes. Es geht eigentlich nur automatisch dann. Ja, läuft automatisch. Automatisch. Ja, du guckst automatisch Fernsehen oder du machst irgendwas, guckst gar nicht hin, alles läuft wie. Streitest dich automatisch mit deinem Mann. Aber es ist eigentlich keine Abwesenheit, Ich sage ja, eine automatische Funktion. Also eine unpersönliches Funktionieren. Aber nicht die Abwesenheit. Nein, es ist eine Abwesenheit eines Handelnden. Ja. Aber nicht die Abwesenheit der Abwesenheit. Der Abwesenheit. Nein, das ist was anderes. Nur eins von den drei. Es fehlt der Anwesende. Ja, aber die anderen zwei sind das, die Welt und das ganze Ding ist ja, das Funktionieren ist ja noch da. Aber der Handelnde fehlt. Also die Geschichte eines Handelnden, die ist meistens nur in den 10% da. Nur die 10%, da kannst du dich am meisten daran erinnern, was da passiert ist. Ja. Den Rest weißt du gar nicht mehr. Ja. Das verschwindet im Nirvana. Nirvana. Mhm. Irgendwo. Ja, weil da musst du dann schon wen fragen, was war was? War ich gerade nicht da? Was war denn hier, wenn wirklich was Interessantes war? Weil darum guckt man ja öfter auch zusammen Fernsehen. Weil vielleicht einer hat es mitgekriegt. Der kann dann hinterher erzählen, wie es war. Kann man sich da, war das gut? Ich war auch nicht da, schade. Müssen wir nochmal gucken. Tja, Vera am Mittag. Wer kann das ertragen? Hm? So, oder ich klage dich an. Ich verklage dich. Habt ihr schon mal noch wieder das Fernsehen geguckt? Ja. Ich kann's. Schreckt er nichts zurück. Es ist besser als jeder Horrorfilm, sag's dir. Da ist jeder Horrorfilm Klacks dagegen. Guck einmal, ich verklag dich an und du bist fertig mit der Welt. Du wirst nie wieder eine Freundin oder Familie oder du wirst gar keine Freunde mehr haben. Was? Nachbarn? Hölle? Es ist die Hölle an sich. Wenn du wirklich hinguckst, du denkst, wann nehme ich mir die Kugel? Was alles passieren kann? Wegen was für ein Scheiß Leute sich verklagen? Diese Wichtigkeit von Erbsen, Zählen. Die Prinzessin gibt es immer noch. Das juckt immer, sich auszutoben. Na gut. Oh, wir haben ja nur eine Stunde Pause. Na gut, dann bis gleich oder gar nicht. Entweder gleich oder gar nicht. Das ist die Frau, ne? Das ist